Manfred Krug lieben doch eigentlich alle. Oder etwa nicht? Entwaffnend gerade und unaffektiert authentisch, sympathisch, humorvoll und gewitzt. Man konnte Manfred Krug doch nur mögen. Oder war das nur eine Rolle? In seinen Filmen für die DEFA, etwa als Brigadier Balla in Spur der Steine, hat er sich als Schauspieler einen Namen gemacht. Als Sänger, der jazzig Pop- und Crooner-Klassiker in originellen eigenen Arrangements interpretierte, die Herzen derjenigen erobert, die das in Konzerten erlebt haben. Nach seinem Wechsel in den Westen ist er in verschiedenen Serien aufgetreten. Damit und mit seinen Büchern ist er einer der gleichermaßen im Osten wie im Westen großen Stars geworden. Ein deutsch-deutsches Künstlerleben, wie es nur wenige gelebt haben. Bei Manfred Krug im Großen wie im Kleinen. Er hat für Menschen im Osten wie im Westen repräsentiert, was sie als typisch für sich ansahen. Bodenständige Menschenliebe, ebenso wie rebellischen Widerstandsgeist und einen unabhängigen eigenen moralischen Kompass. Kein Wunder, dass er im Osten in Konflikt mit der Obrigkeit geriet und schließlich seinen Ausreiseantrag stellte. Und auch kein Wunder, dass er manchen im Westen durch seine Identifikation mit dem Sozialismus suspekt gewesen war. In meinen Augen hat er am Ende in keine Schublade richtig gepasst. Aber vielleicht sehen Sie das anders. Vielleicht sehen Sie das nur als eine Rolle. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Manfred Krug von Jörg Margenau. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über das Blaue Land, über die bayerische Region um Murnau, in der Künstler wie Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Marc das Blau für den Blauen Reiter gefunden haben. Oder vielleicht auch umgekehrt, in das sie das Blau gebracht haben, sodass jetzt alle vom Blauen Land reden. Wer weiß. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Du sagtest leider nur Gute Nacht und sahst mich schräg von oben an. Ich hätte dich gern nach Haus gebracht, doch du erzähltest nur von einem anderen Mann. Er sei wunderbar, er sei so stark, blondes Haar und die Figur so schön wie nur im alten Rom. Edel sei sein Gang und ich sei längst nicht so lang. Er habe Schultern wie ein Turm vom Kölner Dom. Ich glaube, dass viele Leute mich wegen meines etwas ungeschlachten Äußeren mit 2 Zentnern Lebendgewicht und 1,90 Höhe für einen bulligen, unempfindlichen, unsensiblen Burschen halten. Aber das ist sicherlich ein Irrtum wie in vielen solcher Fälle. Ich bin, glaube ich, doch innen drinnen ganz genauso sensibel wie andere Leute und genauso empfindlich gegen Dresche, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Schläge und alle diese Dinge. Reizend war der Abend, so erfrischend und so labend. Ich schlief unten auf dem Teppich, du im Bett. Ich bin geschwätzig, ich bin großzügig mit meinem Privatleben. Mein Privatleben ist ein ordentliches deutsches Privatleben. Ich habe mir noch nie mein Zeugungsorgan verbogen im Bett mit berühmten Frauen und so weiter. Warum? Warum soll ich irgendwas verheimlichen? Denn das Sujet Manfred Krug, das verstehe ich besser als jeder Journalist zum Beispiel. Ja? Journalisten machen Klischees, ich mache keine Klischees von mir selber. Wir saßen auf dem Kanapee und tranken nach dem Kaffee Wein. Und nicht, du sagtest du und er sei eng, dein neuer Schuh. Wir tanzten barfuß, Beat nach Walzern von Herrn Strauß. Du, nicht doch. Ich gefiel dir gut, so fasste ich langsam Mut und nach dem Heiratsantrag brachte ich dich nach Haus. Ich finde mich unheimlich begabt. Ich kann es auch nicht ändern. Ich finde, ich kann das sehr schön beschreiben, was ich beschreiben möchte. Und warum soll ich das dann lassen, wenn ich es doch so gut kann? Unter mangelndem Selbstbewusstsein hat Manfred Krug sicher nicht gelitten. Wer weiß? Vielleicht gehört dieser Eindruck auch schon zu den journalistischen Klischees. Was er da auf der Frankfurter Buchmesse über sich gesagt hat, klingt ziemlich arrogant. Mag sein. Aber gerade was das Schreiben angeht, war er wohl eher zögerlich. Wenn er so angeberisch auftrat, überspielte er womöglich die eigene Unsicherheit. Manfred Krug und unsicher? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Seine langjährige Lektorin und enge Vertraute Christa Maria Schädlich hat ihn aber so erlebt. Sie muss es wissen. Schließlich hat sie alle seine Bücher mit ihm gemacht. Vielleicht kennt sie ihn besser als jede andere. Ihn davon zu überzeugen, dass das, was er geschrieben hat, auch gut ist und dass man daran nicht immer zu bosseln muss, um es noch irgendwie, das war eigentlich auch eine große Schwierigkeit. Ich meine, ihn davon zu überzeugen oder ihm zu sagen, du, dieses Füllwort kannst du weglassen oder das, das war ganz einfach, weil er das sofort eingesehen hat. Er hat nie gemeint, das, was er geschrieben hat, ist wunderbar. Na, am Ende dann aber doch. Am Ende fand er immer alles großartig, was er hervorgebracht hat. Er hat sich, glaube ich, schon als sehr guten Künstler gesehen und sich deswegen auch so selbstbewusst und deswegen auch angemaßt, über andere entsprechend zu urteilen. Für ihn war Professionalität, Qualität war für ihn wichtig. Wenn er den Raum betrat, dann war es voll. Er war ein Kerl, ein echter Brocken. Vor der Kamera unmittelbar präsent. Er musste nur dastehen, das reichte schon. Jeder, der mit ihm schauspielerisch gearbeitet hat, die haben ihn einerseits gefürchtet und andererseits auch sehr geschätzt, auch die Regisseure und Kameramänner, weil er eben einfach ein sehr zuverlässiger Schauspieler war. Der hätte ja niemals einen Drehtag platzen lassen, auch nicht mit 40 Grad Fieber. Als Sänger war er in der DDR genauso beliebt wie als Schauspieler. Und dann wurde auch noch ein Schriftsteller aus ihm. Na, sagen wir, ein Tagebuchschreiber und Autor von Memoirenliteratur. Und Geschichtenerzähler, Gedichtschreiber, Liedtexter. Er war alles. Schauspieler, Sänger, Schriftsteller. Wenn er auf Lesereise ging, verlangte das Publikum, er solle doch bitte auch was singen. Singender Schauspieler? Schauspielernder Sänger? Schreibender Entertainer? Krugs Nachlass liegt im Archiv der Berliner Akademie der Künste. Dort wurde er in die Abteilung Film einsortiert, die von Thorsten Musial geleitet wird. Eigentlich war er Sänger und er hat auch geschauspielert und hat damit sein Geld verdient. So. Und er war auch Autor, auch wenn er das lange zurückgehalten hat. Das ist auch ganz spannend. Wir haben ganz frühe Texte aus den 60er, frühen 60er Jahren sehr gut geschrieben. Aber er ist da nur teilweise an die Öffentlichkeit mitgegangen. Also er war sich nie sicher. Aber später hat er doch mit mehreren Bänden, so kleine Geschichten ist er auch an die Öffentlichkeit gegangen. Das zeigt, dass er ein Mann des Wortes auch war. Er hat ja auch getextet, ne? Sehr schöne Texte. Also ich glaube, diese Reihenfolge Sänger, Autor, Schauspieler. Sagen wir doch einfach, der dreifache Krug. Das sollte reichen für 3 Stunden lange Nacht. Und was ist mit dem Ostdeutschen, dem Westdeutschen, dem Gesamtdeutschen? Krug war der Einzige, der es zuerst in der DDR, dann in der Bundesrepublik und schließlich im wiedervereinigten Deutschland zu echter Prominenz, zum Star gebracht hat. Wir können auch über den Übersiedler sprechen, den Ausgebürgerten, den Abgehauenen. Und über den Arbeiter, den Künstler, die Werbeikone. Den Sozialisten, den DDR-Kritiker, den Kapitalismus-Skeptiker. Den Charmeur, den Widerspenstigen, die Schnodderschnauze. Er hat sich als Creator, als Kreateur empfunden. schreibend. Er glaubte ja auch, die besseren Drehbücher zu schreiben. Er wollte Prosa schreiben und er wollte singen, als jemand, der Kunst generiert und nicht nur abbildet. Ich glaube, das war im Kern sein Selbstverständnis. Also er hat sich als Kreateur empfunden. So sieht es Gunnar Tschünibulk, Verleger des Berliner Kanon Verlages, in dem Manfred Krugs Tagebücher der Jahre 1996 bis 2001 in 3 Bänden erschienen sind. Und mit welcher Haltung und welchem Format Manfred Krug in der DDR gelebt hat, mit welcher Souveränität, das stand mir immer schon in jungen Jahren eigentlich vor Augen. Das habe ich bewundert. Ich habe Krug bewundert. Dafür, dass er so eine Vitalität ausgestrahlt hat. Er war alles andere als provinziell, etwas, was man in der DDR selten fand. Man fand sehr viele Menschen, die so ein bisschen Mehltau auf sich hatten. Ja? Und Krug gehörte ganz und gar nicht dazu. Und was der sich alles zugetraut hat, und der hat gesungen, der hat geschauspielert und dann hat er eben auch geschrieben, wie wir später erst erfahren haben. Also er war so ein Universalmensch, wie man sie nicht nur in der DDR, sondern überall in Europa nicht so häufig antrifft. Imponierend. Gut, sagen wir, er war einer, der etwas hervorbringen wollte. So viel wie möglich. Eine multiple Künstlerpersönlichkeit. Und das gilt für jeden einzelnen Bereich. Für Film, Musik und Literatur. Sein Talent hat sich überall breit aufgefächert. Als Schauspieler spielte er ernste und komische Rollen, spielte in den Kinofilmen der DEFA mal den Rebellen, mal den kommunistischen Parteifunktionär, mal den mittelalterlichen Degenhelden, mal einen heroischen Schiffskapitän und war doch in fast allen Rollen vor allem der Herzensbrecher. In der Bundesrepublik angekommen, war er sich für nichts zu schade. Er trat im Traumschiff und in der Sesamstraße auf, wurde als LKW-Fahrer Franz Meersdonk in der Vorabendserie Auf Achse bekannt, dann als arbeitsscheuer Rechtsanwalt in Liebling Kreuzberg geliebt und als singender Tatortkommissar Stöver berühmt. Und schließlich als Werbefigur. Wahrscheinlich bleibt er für viele vor allem mit seinem Engagement für die Telekom und die T-Aktie in Erinnerung. Und als Sänger. Vor allem für die Ostdeutschen. Das ging vom Jazz über Chansons bis zum Schlager, vom Volkslied über Agitprop bis zum Protestlied. Die Texte für seine Schlager schrieb er unter dem Pseudonym Clemens Kerber selbst. Das hatte Witz, das hatte Schwung. Der Tag beginnt für mich und Sie zur selben Zeit in aller Früh. Ich bin schon da an Ihrem Haus und bald darauf tritt sie heraus. Es ist hell, sie macht schnell, geht zur Straßenbahn. Ich setz mich dazu. Sie sieht mich gar nicht an. Sie liest ein Buch, es ist ein Liebesroman. Ich stoße aus Versehen mit meinem Fuß. Sehen. Ich sag Verzeihung bitte, dann haucht sie bitte und sonst nichts. Und sie sieht mich nicht an, sie liest den Roman. Das geht seit Wochen so. Das war seine größere Leidenschaft dann. Und er hat ja mit der Uschi Brüning auch sehr, sehr schöne Konzerte gegeben. Es waren so zwei Seelen in seiner Brust wahrscheinlich. Obgleich er ja selber sagte, wenn er singt, dann wäre er eben der erkennbarere Mensch. Also sensibel und so. Also jedenfalls da zeigt er sich im Gesang, wie er wirklich ist. Die Fahrt zurück muss anders sein. Ich mach mein Glück, ich lad sie ein. Die Wirklichkeit, so fang ich an, wird schöner sein als ihr Roman, mein Fräulein. Und sie sah mich nicht an, sie las den Roman. ein Schlager, in dem es ums Lesen, um einen Roman geht. So ein Text fiel ihm ein, weil er sich zum Schreiben zur Literatur hingezogen fühlte. Auch wenn er seine Geschichten zunächst nur für die Schublade schrieb. Die Lebensfreundschaft mit Jurek Becker mag da abgefärbt haben. Aber sie war auch hinderlich. Mit Becker konnte er als Schreibender nicht konkurrieren. Selbst mit dem Tagebuch seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik aus dem Jahr 1977 rückte er erst 1996 heraus, also fast 20 Jahre danach. Dann aber wurde Abgehauen zum Bestseller im wiedervereinigten Deutschland. Und weil er in den Erfolg verliebt war, schrieb er weiter. Fing wieder an, regelmäßig Tagebuch zu schreiben und wagte sich schließlich mit Kindheitserinnerungen an die Öffentlichkeit. Und dann kam das große Ding, mein schönes Leben, was ja ursprünglich in den Tagebüchern noch meine Jugend oder meine Kindheit, also die Titel variierten, bis es dann mein schönes Leben war. Und jetzt ärgert mich so, wenn ich jetzt so in den Tagebüchern lese, dass nach dem schönen Leben, das ist 2004 erschienen, nee, 2003, und da fängt er schon an, er schreibt den zweiten Band von meinem schönen Leben und ich bin schon auf Seite so und so. Und also das klang nach einem Folgebuch, aber das haben wir nie gesehen. Vermutlich war Manfred Krug vor allem und immer nur eines. Manfred Krug. Als Schauspieler genauso wie als Sänger. Das autobiografische Schreiben Manfred Krug über Manfred Krug fügte sich bestens ein. In welcher Rolle auch immer. Er wurde als der geliebt, der diesen Manfred Krug so glaubhaft und charmant darzustellen vermochte. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Geh in die Sonne, dann wird alles. Wenn dann mit der Sonne deine Laune untergeht, so freu dich auf den Abend, es wird nie zu spät. Ungewöhnlich genug, dass Krug als junger, nahezu unbekannter Schauspieler mit einem Film berühmt wurde, der an seine eigene Lebensgeschichte angelehnt war. In der DEFA-Komödie Auf der Sonnenseite aus dem Jahr 1961, da war er 24 Jahre alt, spielte er den jungen Stahlschmelzer Martin Hoff, der zur Gitarre Lieder trällert und im Stahlwerk eine Laienspielgruppe anführt. Hoff wie Hoffnung. Das war das Programm der jungen DDR. Krug verkörperte es mustergültig. Der Lyriker Heinz Karlau, der auch Drehbücher schrieb, und Gisela Steineckert hatten nach einem Filmstoff gesucht, ohne so recht fündig zu werden. Krug war mit Karlau befreundet und hatte ihm von seiner Lebensgeschichte erzählt. Karlau fand diesen Werdegang, ein Stahlschmelzer, der zum Filmschauspieler wird, aufregend genug, um daraus einen Film zu machen. Damit schrieb er Krug die erste Paraderolle auf den Leib, sich selbst. Dem authentischen Charakter des Films entspricht die Authentizität Krugs in der Rolle des Martin Hoff. So lernte man ihn auf der Leinwand kennen und so würde es bleiben. Krug der Authentische. Manfred Krug als Manfred Krug. DDR-typisch war der Stoff ja auch. Der Proletarier, der zum Künstler mutiert. Das passte genau in diese Zeit, als die Schriftsteller in die Fabriken gingen, um dort zirkelschreibende Arbeiter zu leiten, aber auch, um Erfahrungen zu sammeln. Die Werktätigen, wie es in der DDR hieß, sollten umfassend ausgebildet werden. Und die Intellektuellen nicht im Elfenbeinturm sitzen, sondern lernen, was im Land passiert und welche Probleme es beim Aufbau des Sozialismus gibt. Eigentlich eine tolle Idee. Viele Filme, in denen Krug dann mitspielte, behandeln genau das, den Aufbau. Ganz konkret, immer wieder werden Großbaustellen zum Handlungsort. So auch in Auf der Sonnenseite. Da führt der Weg vom Stahlwerk über die Schauspielschule zur Großbaustelle. Das Drehbuch bietet zahlreiche Gesangseinlagen. Auch den Titelsong übernahm Krug. Eigentlich war Louis Armstrongs »On the Sunny Side of the Street« vorgesehen. Das ging aus rechtlichen Gründen nicht. Also entstand »Auf der Sonnenseite«. Krug schrieb den Text, der Komponist André Azriel die Musik. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Koche mit Liebe, würze mit Vino, hin und wieder tut ein Defalus wie gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Zu Beginn stellt Krug, oder vielmehr Martin Hoff, sich vor, indem er direkt in die Kamera zum Publikum spricht. Das verschwitzte Gesicht des Schmelzers in Nahaufnahme. Da ist auch die Narbe auf seiner Stirn deutlich zu sehen, die ihm ein Spritzer flüssigen Stahls bei der Arbeit am Hochofen zugefügt hat und die zu seinem Markenzeichen werden sollte. Er war einer aus dem Proletariat. Der Gestellte aus dem Stahlwerk. Die Stirnnarbe wies sein Leben lang auf diese Herkunft hin. Mach hin, Martin, die Zuschauer sitzen schon auf Kohlen. Waren keine Stühle da? Guten Abend. Kommen Sie ein bisschen mit? Es war einmal ein Schmelzer und das war ich. Und außerdem war ich ein Dichter. Ich hatte im Stahlwerk ein Stück über das Stahlwerk geschrieben, in dem Stahlwerker am Stahle werkten. Ich spielte die Hauptrolle, einen Stahlwerker. Auf der Sonnenseite beginnt mit einer Theaterszene, die vor allem zeigt, wie dilettantisch die Stahlarbeiter schauspielern. Es ist halt doch nicht so leicht, Kunst zu machen. Pantomimisch ahmen sie auf der Bühne ihre Arbeit am Hochofen nach, ohne zu bedenken, dass für die Arbeiter im Publikum nichts langweiliger sein könnte, als in der Freizeit ausgerechnet das betrachten zu müssen, was sie den ganzen Tag lang tun. Unter Protest verlassen sie den Saal. Vielleicht ist das ja ein indirekter Kommentar zur marxistischen Widerspiegelungstheorie, wonach Kunst die Wirklichkeit realistisch abbilden sollte. Wenn das Abbild aber nichts ist als die Verdoppelung der Wirklichkeit, dann ist damit nichts gewonnen. So kam das dicke Ende auf mich zu. Jedem Ende aber, wie wir alle wissen, folgt ein neuer Anfang. Neues Spiel, neues Glück. Und nun erleben Sie, wie ich vom Regen unter Umgehung der Traufe geradewegs in den allerschönsten Sonnenschein delegiert wurde. Aber glaube ja nicht, dass du diesmal mit dem blauen Auge davon kommst. Wir werden dich. Qualifizieren werden wir dich. Delegieren werden wir dich. Auf die Schauspielschule werden wir dich schicken, du. Ich hatte ja gar nichts dagegen. Denn so gerne ich Stahlwerker war, Schauspieler wollte ich noch lieber sein. Ansatzweise decken sich die Ereignisse in »Auf der Sonnenseite« mit den Erfahrungen, die Krug als Stahlschmelzer in Brandenburg und dann an der Staatlichen Schauspielschule Berlin gemacht hat. Sein Aufenthalt dort endete genauso abrupt wie der in seiner Filmrolle. Aus disziplinarischen Gründen wurde er nach 3 Semestern rausgeschmissen. Der Film nimmt sich viel Zeit, um sich über die Autoritäten des Lehrkörpers lustig zu machen, was bei den zuständigen Funktionären der Partei auf wenig Gegenliebe gestoßen sein dürfte. Krug trat da schon so frech und selbstbewusst auf, wie man ihn kennt. Als einer, der sich seiner Qualitäten bewusst ist und der allen äußeren Widerständen zum Trotz seinen eigenen Weg einschlagen wird. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Koche mit Liebe, würze mit Vino, hin und wieder tut ein Defalusspiel gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur Blenden wir zurück an den Anfang, nach Duisburg. wo Manfred Krug am 8. Februar 1937 geboren wurde. An einem Rosenmontag. Als hätte er schon bei diesem ersten Auftritt auf Erden ganz besonders auf den Unterhaltungscharakter geachtet. Sein Vater war Stahlschmelzer bei Thyssen, fand dann aber eine bessere Stelle in Osnabrück. Wenig später zog die junge Familie mit Manfred und seinem Bruder Roger weiter nach Hennigsdorf bei Berlin, wo der Vater Oberingenieur im Stahl- und Walzwerk wurde. Immer wieder kehrte Manfred jedoch zur geliebten Großmutter nach Duisburg zurück. Auch während des Krieges und in der Zeit danach. Ich weiß nicht, ob gerade der Ruhrpott, also das, was typisch ist, etwa an Hamborn oder Maidrich bei Duisburg, mich geprägt hat. Ich wohnte in einer sehr vornehmen Gegend, war aber Enkel einer sehr armen Frau dort. Ich wohnte bei meiner Großmutter. Die Ehe meiner Eltern ging während des Zweiten Weltkrieges oder am Ende davon krachen. Ich weiß nicht, ob mich das geprägt hat. Eher eine Erinnerung an Dünkel, Klassenunterschied, arm und reich, kämpfen, gucken, dass man die Nase vorn behält. Das hat mich eher in dieser vornehmen Gegend im Kaiserberg geprägt, etwa als Zechen oder Kohlengruben oder der Gestank davon. Und noch etwas hat Manfred Krug geprägt. Die Musik. Schlager. Deutsche Schlager mit ihrem Trost- und Sehnsuchtspotenzial. Es ist Krieg. Mein Vater ist spät zu den Soldaten eingezogen worden, denn er hatte als Stahlkocher einen wichtigen Beruf. Bevor er also kurz vor Schluss in den idiotischen Krieg zog, die Ostfront verlief schon innerhalb der Reichsgrenzen, übergab er mir feierlich die Schachtel mit den Grammophonnadeln und den Schlüsseln zum Plattenschrank, aus dem man den elektrischen Plattenspieler herausziehen konnte. Dieses Wunderwerk hatte ich vorher nicht mal berühren dürfen. Es war ein feierlicher Akt. Mein Junge, sagte er, du hast gute Ohren, du kannst alle Waffengattungen unterscheiden, die Flak von der Pack, den Kanonendonner vom Granateinschlag und weil du so gut hören kannst, liebst du auch die Musik. Sollte ich zurückkommen aus dem Krieg, musst du mir den Schlüssel wiedergeben. Der kleine Junge war von einem Tag auf den anderen Herr über unsere Platten geworden. Auch über das große Blaupunktradio mit beleuchteter Skala, das oben auf dem Grammophon stand. Kaum war mein Vater losmarschiert, steckte ich eine Nadel in den Tonarm und spielte »Komm zurück, ich warte auf dich«. Du sprichst von Abschied für kurze Zeit und bist schon morgen von mir so weit. Was sind schon Worte im Augenblick, was ein versprochenes Glück. Weil ich dich liebe, glaub ich an dich, doch willst das Schicksal, vergisst du mich, das darf nicht sein. Tausendmal nein, komm zurück, ich warte auf dich, denn du bist für mich all mein Glück. Komm zurück, ruft mein Herz immer zu, nun erfülle du mein Geschick. Ich musste wie alle anderen auch gegen Kriegsende Kartoffeln und Morium klauen, Ehren lesen, Geschäfte plündern. Aber jede freie Minute, die ich nicht im Bunker verbrachte, stand ich vor dem Radio und spielte mir was aus den 100 nummerierten Platten vor. Lieder waren mein Trost. Sie brachten mich zum Träumen. Sie waren meine Liebe, meine Märchen, mein Glück, meine Sehnsucht nach Frieden. Es gibt nichts Schöneres als Glück zu zweien und die Gewissheit, geliebt zu sein. Schon der Gedanke, wenn du mich küsst, dass du wie ich glücklich bist. Den einen Menschen auf dieser Welt, der nur für dich lebt, der zu dir hält, hast du in mir. Drum sag ich dir. Und weil das so war, weil die Schlager für ihn als Kind Glück und Frieden bedeuteten, haben Lieder wie »Komm zurück« ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Zu finden ist die Aufnahme auf der CD »Deutsche Schlager« aus dem Jahr 2000, als Krug nach langer Pause im Westen seine Sängerkarriere wieder aufnahm. Aus dieser Zeit stammt auch die Erinnerung an die Plattensammlung des Vaters. Ist der Weg auch weit, führt er dich und auch mich in die Seligkeit. Darum bitt ich dich heut, komm zurück. Nach der Scheidung der Eltern wurde der jüngere Bruder der Mutter, Manfred, dem Vater zugesprochen. Der Bruder wuchs im Westen auf. Der Vater zog mit dem 12-jährigen Manfred 1949 nach Leipzig, übersiedelte also aus der gerade gegründeten Bundesrepublik in die entstehende DDR. So konnte Krug aus eigener Anschauung vergleichen, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse jeweils geregelt wurden. Ich hatte meine Jugendzeit, wo ich an den Sozialismus, auch an den in der DDR, glaubte. Ich hatte davor meine Kinderzeit, wo ich an den Sozialismus noch viel heftiger glaubte. Da hatte ich Mitschurin auf den Schulheften und tolle Leute und Stalin und so. Und dann, ich war ja aus dem Westen gekommen. Ich war eine ganze Weile von der DDR überzeugt und ich war eine ganze Weile vom Sozialismus überzeugt. Ich bin Baujahr 1937. Das hat mir alles gut gefallen. Ich fand, dass die Armut, die ich aus meiner Heimatstadt, aus Duisburg, teilweise kannte nach dem Krieg und dagegen als Kontrapunkt den Reichtum, das fand ich viel besser gelöst in Leipzig, wo ich dann hinkam, 1949-50. Das fand ich viel besser gelöst, da hatten alle keinen Tretroller. Der Vater war autoritär, sehr streng, sodass Krug die Schule als Freiraum empfand. Ich ging damals in eine Schule in Leipzig, in der zwar etwas mehr gefordert wurde, glaube ich, zumindest auf dem Gebiet, auf dem ich eben, wie gesagt, schwach war, Mathematik, Physik, Chemie, als in der westdeutschen Schule, aber das hat mich eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, wenn man in der DDR zur Schule geht und aufwächst, wird man frühzeitig politisiert, man begreift frühzeitig, dass Politik und das sich Befassen damit wichtig ist für den Menschen, für den Lebensweg. Damals fing das gerade mit den jungen Pionieren an, also mit der Organisation von Kindern und Jugendlichen, FDJ, Junge Pioniere, denen ich lange Zeit nicht angehörte, aber später war ich dann, glaube ich, doch Mitglied. Wesentlich ist aber etwas anderes. Bei aller sozialistischen Überzeugung erwies sich Manfred Krug als nicht indoktrinierbar. Als einer, der seinem eigenen Wunsch und Willen folgen wollte und nicht zuerst dem Willen der Partei. Und eben auch nicht dem Willen des Vaters, in dessen Zukunftsplänen für den Sohn nichts anderes vorgesehen war als der Beruf des Stahlschmelzers. Er hat ja als junger Typ im Kino, da hat er irgendeine Rolle gesehen und die fand er, ich weiß nicht mehr, das schreibt er, glaube ich, in »Schönen Leben«. Und da hat er sich zu Hause vor den Spiegel gestellt und hat das nachgespielt und hat da beschlossen, jetzt wird er Schauspieler, das kann er auch. Und es war vielleicht ein etwas wilder, kühner Entschluss. Eines Tages sah ich einen sowjetischen Spielfilm, der hieß »Geschäft mit dem Tode«, in dem ein amerikanischer Wissenschaftler in irgendwelchen Kammern Menschen radioaktiver Strahlung aussetzt und so Experimente macht. Und eines Tages gerät sein Sohn, sein eigen Fleisch und Blut, in eine dieser Kammern. Und der Sohn kommt dann also mit einem tickenden Geigerzähler raus und kniet vor seinem Vater hin und sagt, diesmal hat es mich selber erwischt und geht also da ganz hässlich vor die Hunden. Ich kam nach Hause, sehr beeindruckt von dieser Szene, aber ich fand den Schauspieler nicht gut. Und da setzt, glaube ich, meine erste Selbstüberschätzung ein, die für diesen Beruf, wie ich aber glaube, unverzichtbar ist. Ich setzte mich also vor den elterlichen Korridorspiegel und spielte die Szene nochmal nach. So erinnerte Krug die Szene 1979 in der Gesprächssendung »Lebensläufe« im Bayerischen Rundfunk. Das war 2 Jahre nach seiner Ausbürgerung und Übersiedlung in die Bundesrepublik, als er noch einmal ganz von vorn anfangen musste, um eine neue, zweite Karriere zu beginnen. Das Leben und den Erfolg planmäßig selbst in die Hand zu nehmen, hatte er schon in den 50er Jahren in der DDR gelernt. Nachdem er wegen seiner jugendlichen Aufmüpfigkeit von der Schauspielschule verwiesen worden war, spielte er 1955 bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble vor und wurde dort als Eleve angenommen. Für 250 Mark im Monat durfte er Kaffee kochen und erhielt ein paar winzige Nebenrollen. Das hat ihn nicht wirklich ausgefüllt. Den längsten, mehrminütigen Auftritt im BE hatte er als Panzerleutnant mit Klaps in der Winterschlacht von Johannes R. Becher. Da musste er auf der Bühne wirkungsvoll sterben. Das Sterben hatte er zu Hause vor dem Spiegel ja schon eingeübt. Das konnte er also. Schließlich erhielt er sein Schauspieldiplom, ohne welches der Einstieg in den Beruf des Schauspielers in der DDR nicht möglich war. Mit Brecht hatte er nichts zu tun. Er sah ihn nur von Weitem. Nur ein einziges Mal kam es zu einer direkten Begegnung. Davon berichtete Krug 1974 im Rundfunk der DDR. Ich hatte auf der Bühne nichts zu tun, wie gesagt. Dahinter aber sollte ich für einen bäuerlichen FDJ-Chor, der vorne an einem Zaun stand und ein Lied singen sollte, die Gitarre spielen. Die Musik war von Eisler. Und wie jeder weiß, die einfachen Lieder von Eisler sind immer nicht so einfach. Ich konnte aber nur drei Harmonien auf der Klampfe. Also passte ich das Eislerlied meinen drei Harmonien an. Ging auch eine Weile gut. Mhm. Nach einigen Proben höre ich Brecht rufen, wer spielt denn da Gitarre? Ich kam raus auf die Bühne, blinzelnd und irgendwie ein bisschen eingeschüchtert. Ich, sagte ich. Drauf Brecht, schon ein bisschen freundlicher, weil ich so kleinlaut war, ne? Das hatte er immer sehr gerne. Na, was spielen Sie denn da? Ich bin dafür eingeteilt, sagte ich. Na, schon gut, aber warum spielen Sie so falsch? Oh, ganz falsch ist es nicht, sagte ich. Es ist nur ein bisschen anders. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Ein Gitarrespieler auf dem Dorf macht's vielleicht auch falsch. Gut, sagte Brecht, meinetwegen. Aber spielen Sie es mir morgen richtig vor und machen Sie es dann bitte mit Absicht falsch. Ich hatte eben das Glück, dass Brecht also ein einziges Mal in seinem Leben das Wort an mich richtete, prompt etwas Kluges gesagt hat. Eine Liebe zum Theater wurde daraus nicht. Krug drängte es nicht auf die Bühne, sondern zum Film. Das lag auch daran, dass er ein schlechtes Gedächtnis hatte. Er konnte sich Texte nicht gut merken. Das lässt sich bei Filmdrehs besser kaschieren. Im Theater, schrieb er später in »Mein schönes Leben«, werde zu viel geredet. Das sei eine andere, höhere Kunst, ihm nicht erreichbar. Im Film dagegen komme es aufs Erleben an. Es genüge, in ein Gesicht zu sehen, um zu wissen, was derjenige gerade denkt oder fühlt. Er wartete nicht einfach nur ab, sondern suchte aktiv nach Auftrittsgelegenheiten. So wandte er sich an Kurt Metzig, der gerade an der Komödie »Vergesst mir meine Traudel nicht« arbeitete. Er schrieb dem Regisseur kurzerhand einen Brief, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Brief befindet sich im Krug-Archiv der Akademie der Künste, das von Maximilian Hagel und Thorsten Musial betreut wird. Das war ein Bewerbungsschreiben, weil er gehört hat, dass gerade ein Film entsteht, so ein bisschen Musical-Film, und ob er da nicht, weil er auch singen könnte, und hat dann drei Seiten lang einen Brief geschrieben. Und tatsächlich, der Film war gerade in der Mache, hat ihm Metzig noch so eine Rolle reingeschrieben. Also die war auch gar nicht so geplant. Und er ist als Rockstar dort zu sehen in so einer 3-4-minütigen Bar-Szene und singt da auch sehr, also das ist für die 50er Jahre steht das irgendwie sehr exemplarisch. Und da hat er eben auch ganz aktiv den Kontakt gesucht und hat eben auch eine bestimmte Vorstellung von sich gehabt und was er kann, was ihm liegt, wo er rein möchte. Genau, das war am Anfang, als er noch nicht so bekannt war, noch, sagen wir mal, einen Satz Rollen bekam und sagt, ich muss mich engagieren, ich muss aktiv werden, ich muss mich einbringen. Das beschreibt er auch selber in einem Interview ganz schön über seine anfänglichen Tage. Ich muss mich so verkaufen oder so sein, dass der Regisseur mich in Erinnerung behält. Und wenn ich nur einen Satz oder ein Wort habe, er muss mich in Erinnerung behalten. Und natürlich muss ich mich irgendwo auch bewerben. Das ist dieser Kurt-Metzig-Brief, den ich erwähnt hatte. Sehr geehrter Professor Metzig, was ich auf dem Herzen habe, Ihnen zu sagen, erledige ich deshalb schriftlich. Er schreibt auch da sehr sauber, ne? Also später, als er dann das Tagebuch, was wir haben, oder auch seine Faxe, das kann man sehr schwer entziffern. Da, gut, das ist ein Bewerbungsbrief. Von Ihnen ist bekannt, Sie besäßen ein offenes Ohr für Anfänger, die Unbekannten. Metzig gab ihm einen winzigen Auftritt, Ungefähr so, wie er das als Eleve im Berliner Ensemble gewohnt war. Aber doch immerhin ein Auftritt. Die Szene spielt in einem Berliner Tanzcafé, in dem es ein bisschen ruppig zugeht. Es wird sehr viel geraucht und getrunken. Es gibt Live-Musik. Krug spielt den Sänger der Band. Eigentlich steht er bloß im Hintergrund, klatscht rhythmisch in die Hände, Zigarette im Mund. Er trägt einen Pullunder über dunklem Hemd. Sieht eher brav als verrufen aus. Doch der Tumult in der Kneipe droht in eine Schlägerei auszuarten. Traudel, die Hauptfigur, wurde von der blutjungen Eva Maria Hagen gespielt, die mit dieser Rolle berühmt wurde. Sie wird auf der Tanzfläche von ein paar zwielichtigen Gestalten herumgeschubst. Und Krug grinst die ganze Zeit. Der wird bis die Polizei rufen. Lass doch das Mädel hoch. Wir fahren so lange, bis die Polizei kommt. Einmal la la la, das war alles. Text bekam er keinen. Und im Bild ist er kaum länger als ein paar Sekunden. Das ist nicht viel, um in Erinnerung zu bleiben. Doch immerhin war es ein winziger Auftritt als Sänger. Aber um nochmal auf die Musik zurückzukommen, es ist auch schon interessant, wie viel er Gesangsauftritte auch in Filmen hatte. König Drosselbart zum Beispiel, Märchenfilm, wo er dann singt, aber auch bei vielen anderen Filmen, Tanzfilmen auch, also auch in der DDR war diese sogenannten Revue-Filme eine Zeit lang sehr angesagt, wo er dann also auch dabei ist und tanzt und zum Teil auch wiederum seine eigenen Lieder. Er hatte eine nuancenreiche, ausdrucksstarke Stimme. Aber eigentlich keine Ahnung von Musik. Er konnte nicht einmal Noten lesen. Ich hatte mal eine Stunde Gesangsunterricht auf der Schauspielschule, das heißt Stimmbildung hieß das. Und da habe ich mich gleich mit der Dozentin dermaßen überworfen, das heißt genauer genommen sie sich mit mir, dass sie mich rausgeschmissen hat und hat mich nie wieder eingeladen zu ihrem Unterricht. Dafür hatte er Vorbilder, an denen er sich orientierte. Also immer war ein großes Vorbild Ray Charles, von dem habe ich viele, viele Tonbandaufnahmen gehört und ich habe mich immer wieder gefreut über die Phrasierung von Ray Charles, über die Seele von Ray Charles, über das Gemüt von Ray Charles. Aber es gab furchtbar viele andere wunderbare Sänger, die mich begeistert haben. Sänger und Sängerinnen. Sarah Vaughan, Louis Armstrong, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Das waren immer Vorbilder, würde ich nicht sagen. Man wollte ja doch jemand Eigenes sein. Man wollte nicht nachahmen. Aber es waren wunderschöne Beispiele für die Musik, die ich bevorzugt habe. Nicht Nachahmung, aber doch Nachspiel. Übernahme der Songs in eigenen Versionen. So wie hier Louis Armstrongs On the Sunny Side of the Street. Yeah, grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. If I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller, yeah. So dust at my feet on the sunny side of the street. I used to walk in the shed with those blues on parade, but I'm not afraid. If I never ever send, I'll be rich as Rockefeller. Oh yeah, gold dust at my feet. I'm the sunny side of the street. Yeah. Krug war nicht einfach bloß ein Sänger. Er war einer, der als Sänger auftrat, der Sänger darstellte. Für seinen Durchbruch war das wesentlich. Der Film auf der Sonnenseite zeigt, dass der Weg zur Schauspielerei durch die Musik ermöglicht wurde. Sie half in jeder Lebenslage. Nach dem Rauswurf an der Schauspielschule fährt Martin Hoff zu der Großbaustelle, auf der er sich bewähren soll. Im Zug singt er zur Gitarre und wird auch gleich von ein paar Mädchen angehimmelt. Und auch der Kulturfunktionär, der im selben Waggon sitzt, findet Gefallen an diesem jungen Mann und seinem revolutionären Liedgut. Außerdem hofft er, die Frau wiederzufinden, die er in einer Berliner Tanzbar kennengelernt hat und um deren Eroberung er mit seinen Kommilitonen eine Wette abgeschlossen hat. Wie sich herausstellt, ist sie die Bauführerin, Ottilie Zinn, also seine Chefin. Das verkompliziert die Situation. Und wieder hilft die Musik. Noch nicht so schüchtern, junger Mann. Eine Gitarre. Warum soll ich nicht auch mal probieren? Ist die lieb. Na ja, kannst du bei mir Unterricht nehmen. Zweimal die Woche, von 8 bis Mitternacht. Ottilie, du bist süß wie Petersilie. Quatsch, ich meine wie eine Lilie. Ich habe dich so lieb. Es ist doch dumm, dass du um deinen Namen weinst. Ich lieb dich so und bin von deinem Namen ganz entzückt. Mein liebes Kind, wenn du diese halt nun weiter greinst, dann werde ich werde dann, na was denn, schnell verrückt. Ottilie, du bist süß wie eine Lilie. Komm, wir gründen eine Familie. Ich habe dich so lieb. Der Name Ottilie, die Rolle spielt Marita Böhme, ist nicht ganz zufällig gewählt. Auch hier gibt es einen autobiografischen Hintergrund. Krugs damalige Freundin hieß Ottilie, genannt Otti. 1963 heirateten die beiden und gründeten tatsächlich eine Familie. Die Kinder Daniel, Josephine und Stefanie kamen in den Jahren 1964, 1965 und 1970 zur Welt. Es gibt Fotos, auf denen sie alle zu sehen sind. Doch Krug hat es immer gut verstanden, das Familienleben vor dem öffentlichen Zugriff zu schützen. So auskunftsfreudig er in eigener Sache sein konnte, so zurückhaltend blieb er in Bezug auf sein Privatleben. Nur aus einer Sache machte er nie ein Geheimnis. Aus der Freundschaft mit dem Schriftsteller Jurek Becker. Sie dauerte von 1956 bis zu Beckers Tod 1997. Und noch darüber hinaus. Nach Beckers Tod machte Krug ein Buch aus all den Postkarten, die er und Ottilie im Lauf der Jahrzehnte von seinem Freund bekommen hatten. Das sei das Beste, was Jurek je geschrieben habe, meinte er dazu liebevoll sarkastisch. Das war die Art, wie sie miteinander umgingen. In diesem auch als Hörbuch erhältlichen Werk erinnert sich Krug an den Beginn ihrer Freundschaft. Wir beide hatten uns 1956 in einer Bar in der Klosterstraße, die sich Club junger Künstler nannte, kennengelernt. Wir waren noch keine 20. Es war quasi Liebe. Ich begleitete ihn am Abend unserer ersten Begegnung quer durch Ost-Berlin bis zu seiner Straßenecke, wo wir noch lange redeten und redeten. Ich hatte einen Bleistiftstummel, aber beide konnten wir keinen Fetzen Papier in unseren Taschen finden. So schrieb ich seine Adresse an die Wand einer Eckruine. Am nächsten Tag fuhr ich dorthin, um sie mir aufzuschreiben. Jurek hatte sich meine Adresse gemerkt. Bald darauf besuchte er mich in meiner möblierten Bude. Von da an konnte man sagen, dass wir unzertrennlich waren. 3 Jahre später zogen wir in einen ehemaligen Gewürzladen in der Kantianstraße, wo wir etwa 5 Jahre gemeinsam wohnten. Jurek Becker verdiente sein Geld mit Drehbüchern fürs DDR-Fernsehen. Doch es dauerte noch eine Weile, bis er Filme und Rollen für seinen Freund Manfred schrieb. Meine Stunde Null, 1970. Das Versteck, 1977. Und dann, als beide längst in West-Berlin lebten, die äußerst beliebte und erfolgreiche TV-Serie Liebling Kreuzberg. Damals, 1986, äußerte Becker sich in der Sendung Kaffee Kranzler im SFB zu ihrer Zusammenarbeit. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas geschrieben für einen, den ich so gut kannte wie den Manfred Krug. Der Manfred sagte neulich etwas, was zufällig in einem Gespräch, was mir irgendwie nahegegangen ist. Ich habe das vorher gar nicht gewusst. Ich habe ihm ziemliche Riemen von Text geschrieben, über die er sehr sauer war anfänglich, weil er nicht gerne Text lernt. Und der sagte, selten sei es ihm so leicht gefallen, Text zu lernen wie diesen. Das hat nicht damit zu tun, dass der Text so gut ist, sondern damit zu tun, dass der Text ihm gemäß ist, auf seine Art Mund und auf seine Art Kopf zugeschnitten. Auf ihn zugeschnitten, auf den Leib geschrieben. Das bekam Manfred Krug immer wieder zu hören. Bis hin zur abfälligen Einschätzung, er spiele ja sowieso immer nur sich selbst. Ich glaube, das ist er so als Typ. Er würde das nicht unterschreiben, glaube ich, dass man sagt, er hat sich immer nur selbst gespielt. Er hat eben die Rollen so gespielt, als wenn er es wäre. So, das ist, glaube ich, das Spannende. Natürlich kann man jetzt auf seine Biografie abheben, sage ich, dass er aus einfachen Verhältnissen kam, dass er im Stahlwerk gearbeitet hat, dass er die Sprache der Straße und der Werkhallen konnte und so auch mit den Menschen gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen galt er natürlich relativ schnell immer bei den Menschen als einer von uns. Krug sah das im Rückblick auf seine DDR-Karriere ganz ähnlich. Was mich interessiert hat bei solchen Rollen, die natürlich in der DDR öfter auf der Tagesordnung stehen als hier, war, einen Proletarier nicht so zu spielen, wie er aussieht, wenn irgendeiner der großen sozialistischen Bildhauer ihn auf einen Sockel stellt. Der also dann die Spitzhacke auf der Schulter mit einem optimistischen Blick in das Morgenrot dasteht. Ja. Sondern einen Proletarier zu spielen, der meiner Auffassung von einem Menschen möglichst nahe kam. Das hat dazu geführt, dass ich in der DDR nicht mich zu den Rollen begeben habe, sondern dass ich mehr und mehr dazu übergegangen bin, die Rollen an mich zu ziehen. Also nicht Verwandlungskunst zu machen, sondern eine Kunst, eine Darstellungskunst, die aus der völligen Identität mit mir selber lebte. Heute würde man sagen, Krug war identisch mit sich selbst. Das hieß umgekehrt fürs Publikum und für die Sicht auf ihn, er war wiedererkennbar als er selbst. Er lieh sich und seinen Charakter den jeweiligen Rollen aus und versuchte nicht, sich zu verstellen. Das sind immer widerständige Typen, die häufiger Nein als Ja sagen. Und das Nein sagen legt man ihn nie als Querulanz aus. Der Beruf fordert, dass sie das, was sie in sich haben, nach außen stülpen. In einer Rolle zum Beispiel. Es geht gar nicht anders. Sie können nicht alles für sich behalten. Man kann mit sehr bescheidenen Mitteln spielen. Understatement. Ich weiß nicht, es gibt Schauspieler, die habe ich immer wieder gern gesehen, gerade weil sie so wenig gemacht haben. Gary Cooper, Jean Gabin, Spencer Tracy, die sehr wenig nach außen gebracht haben. Aber das Wenige eben doch so, dass die Leute mit großem Genuss all diesen Regungen folgen konnten und gefolgt sind. Krugs Vorbilder sind kantige Typen wie er selbst. Whiskytrinker, Grobmotoriker, Machos. In seiner Autobiografie Ein schönes Leben nennt er neben Gary Cooper, der immer irgendwie einsam auf dem Pferd sitzt, und Jean Gabin, der immer die Frauen ohrfeigen darf, noch einen anderen Dritten. Hans Albers mit dem Akkordeon. Tatsächlich war Krug vielleicht so etwas wie der Hans Albers der DDR. Nicht nur, weil beide als singende Schauspieler mit ihren Liedern so populär waren wie mit ihren Filmrollen. Sie hatten, Albers in der NS-Diktatur, Krug in der DDR, einen ähnlichen Nimbus, den des Unberührbaren, des Unerschrockenen, des »Mir kann keiner was«. Und wenn er, wie nach dem 11. Plenum der SED 1965, in Schwierigkeiten geriet, wenn der Film »Spur der Steine« auf dem Index landete und er für ein paar Monate keine Aufträge bekam, renkte sich das bald wieder ein. Um Krugs Haltung zum Sozialismus und seine Rolle in der DDR bis zur Übersiedlung in den Westen geht es im nächsten Kapitel der Langen Nacht. You coat the blues right out of the heart, man. You turn the hands right off of the corn, man. You got the vengeance drumming and blanking out of tune to beat the band. The whole plantation's humming since you brought Dixie back to Dixieland. 12. April 1977. Es war sein letzter Auftritt in der DDR. Aber das ahnte keiner der Beteiligten und niemand im Publikum. Von 15 geplanten Konzerten, die Manfred Krug mit dem Günther Fischer Quintett im Frühjahr 77 geben wollte, waren 6 übrig geblieben. Wismar war das letzte davon. Krug stand unter verschärfter Beobachtung. Er hatte im November 1976 die Protestnote gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterschrieben. Seither waren die Auftritte rar geworden. Arbeitsangebote, Filmdrehs gab es nicht mehr. Am stärksten schmerzte der Verlust zweier großer Rollen, für die er vorgesehen gewesen war. Der Urfaust und der Michael Kohlhaas. Und was schon fertig war, wie die DEFA-Produktion Feuer unter Deck oder Frank Beyers wunderschöner Film Das Versteck nach einem Drehbuch von Jurek Becker, kam erst einmal nicht in die Kinos. Im Theater Wismar saßen neben Stasi-Leuten rund 100 handverlesene Linientreue. Das war knapp ein Fünftel des Publikums. Sie hatten den Auftrag, schlechte Stimmung zu machen, nicht zu klatschen, möglichst unbeteiligt und unbeeindruckt zu bleiben. Davon ist auf dem Mitschnitt allerdings nichts zu hören. Es scheint auch ihnen gefallen zu haben. Und Krug hat keineswegs klein beigegeben oder gekuscht. Er nahm auf der Bühne kein Blatt vor den Mund und machte deutlich, wie leicht es war, Künstler in der DDR ihre Abhängigkeit spüren zu lassen. Alle freuen uns natürlich auch, dass wir heute im Publikum einen prominenten Zuhörer haben. Und einen fachmännischen Zuhörer, nämlich den Direktor der Konzert- und Gastspieldirektion Rostock, dem wir seit 2 Jahren verzweifelt immer wieder schreiben, dass es uns gibt und dass wir... Danke. Und dessen Firma sich daraus gar nichts macht. Das ist den Leuten völlig gleichgültig. Die haben uns seit 2 Jahren nicht mal eine Karte geschickt und sowas wie, also wir haben im Moment keine Zeit oder keine Lust oder sowas. Sie haben einfach gar nicht reagiert und es ist ein bisschen bedauerlich für diejenigen Leute unter Ihnen, die meinen, wir sollten ruhig gelegentlich mal vorbeigucken, weil wir ja manchmal auch eine ganz nette Musik machen. Das ist der Herr Kaltofen. Herr Kaltofen, ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass Sie heute mal da sind. Herr Kaltofen ist uns deswegen ein besonders lieber Gast, weil er hat sich auch einen Namen gemacht als Jurymitglied für Unterhaltungskunst und Tanzmusik und die Musik, die wir machen. Und deshalb sind wir uns sicher, dass wir heute im Publikum wenigstens einen Fachmann sitzen haben, Herr Kaltofen. Sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Mehrere Songs von Stevie Wonder standen an diesem 12. April 1977 auf dem Programm. Aber auch Alone Again von Gilbert O'Sullivan oder Klassiker wie Que Sera. Es ging ganz einfach darum, ein bisschen Welt oder Westen oder Heiterkeit in die abgeschottete kleine DDR hereinzuholen. Wenigstens mit Texten und Melodien. Er hätte sicherlich für Ostgeld nicht gesungen und Westgeld war nicht genug da, um ihn damit zu bezahlen. Stevie Wonder war nie in der DDR und auch fügte es sich ganz gut, dass ich die Titel von diesen Sängern übernommen habe in mein Repertoire und habe den Leuten wenigstens sozusagen ersatzweise die schönsten Nummern vorgestellt. Dafür war der Markt in der DDR natürlich da, weil musikalische Angebote in der DDR relativ dünn ist und der Markt sehr trocken ist. Da war ich sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Ersatzsänger, so hat er sich bezeichnet. Doch damit war es nun vorbei. Eine Woche nach dem Konzert in Wismar, am Dienstag, den 19. April 1977, 10.15 Uhr, stellte Manfred Krug im Rathaus Berlin-Pankow, Abteilung Innere Angelegenheiten, den Antrag auf Ausreise aus der DDR. Er war zermürbt, auch wenn er sich das öffentlich nicht anmerken ließ. Ich erlebte auf Konzerten sehr hässliche Sachen. Ein Überangebot an Polizeikräften entwich großen 12er-Fahrzeugen, mit Hunden und mit allem möglichen Zeug in Halle, in Neustadt. Ging ich raus auf den Hof, da standen geschlagene 15 Kameraden von der unsichtbaren Front herum und schnüffelten um unsere Autos und leuchteten mit Lampen in unsere Garderoben rein. Das waren alles Dinge, die mich dermaßen genervt haben, dass mir irgendwann auch die Nerven durchgingen. Unter anderem habe ich diesen Ausreiseantrag auch gestellt, weil ich dachte, davon habe ich jetzt genug. Das ist mir einfach zu viel. Ich hatte ja diese Konfrontation bis dahin noch nie erlebt. Eigentlich wollte Krug tatsächlich nur für eine bestimmte Zeit ins Ausland. Weggehen, um wiederzukommen. Das Haus in Pankow vermieten, vielleicht nach Paris oder in die Schweiz, bis die Aufregung sich gelegt hätte. Aber das ging nicht. Ausreise bedeutete Ausbürgerung. Rauswurf. Totale Trennung. Keine Wiederkehr. Krug sprach sogar von Amputation. So verwachsen war er mit dieser DDR. Es gab aber leider nur die Alternative, du ziehst die Unterschrift zurück. Oder wir reagieren tückisch, wie überhaupt die DDR ja nicht wie ein Staatsgebilde reagiert. Die reagiert ja immer wie eine Verlobte. Sie reagiert verschnupft wie eine Geliebte, der man nicht oft genug sagt, dass man sie immer noch lieb hat. Und er fühlte sich eigentlich durchaus wohl bei dieser verschnupften Geliebten. Jedenfalls, solange er sein Publikum hatte. Darauf wies er immer wieder hin, als er dann im Westen war. Das war die eigentliche Liebesbeziehung. Ich weiß nicht, ob dieses vertrauliche Verhältnis irgendwo auf der Welt nochmal wiederherzustellen ist. Überhaupt zwischen einem Schauspieler und einem Publikum. Es war in der DDR ja doch ein kleines bisschen anders. Durch eine bestimmte Spielweise und durch eine bestimmte Art, sich zu Fragen zu äußern, die in der DDR immer irgendwie brenzlicher sind als hier, kann man und konnte ich erzielen eine Art von Übereinkunft, heimlicher Übereinstimmung mit sehr vielen Leuten im Publikum. Es war eine besondere Art von Zuneigung, will ich mal sagen. Und ich weiß nicht, ob in einer Gesellschaft, in der man sehr viel mehr Dinge laut rausbrüllen kann, ohne gleich in Schwierigkeiten zu kommen, ob das da überhaupt funktioniert. Das Näheverhältnis zum Publikum ist der Schlüssel zu Manfred Krugs Popularität. Es ist immer die Frage, sozusagen, wann ist ein Star volksnah oder ist er sozusagen wie Lillian Harvey so weit weg und unerreichbar und ist deswegen ein Star? Das ist ja, ich glaube, ihm war es manchmal auch gar nicht so lieb, dass er so ein Star war, weil das natürlich bedeutete, wenn ich auf die Straße gehe, das schreibt er auch, jetzt muss ich mich verkleiden, jetzt muss ich meinen Anzug anziehen. Aber andererseits wusste er darum, das ist der Preis, den ich zahlen muss, damit ich ein Star bin, damit ich viel Geld verdienen kann und für meine Familie sorgen kann. Das war ja auch ganz wichtig für ihn tatsächlich. Establishment ist ein völlig anderer Begriff im Osten gewesen als im Westen, weil natürlich auch alle Schauspielerinnen und Schauspieler, Sportlerinnen und Sportler volksnah sein mussten. Ja, die Volksnähe ist ja das Signum, die Signatur dieses Staates gewesen. Er war immer volksnah und man hat nie die Distanz oder so gespürt. Also du kannst dir Manfred Krug nicht auf dem Filmfestival in Cannes vorstellen, an der Seite einer sonnenbebrillten Frau oder so. Oder in Venedig auf dem Vaporetto, mit dem Vaporetto zum Filmpreis fahrend. Das war er nicht. Er war immer volksnah und bodenständig. Also es gab nicht diese Distanz, diese Aura, die sie hatten, die großen Stars seiner Zeit und Jahre. Also auch jemand wie Marcello Mastroianni oder so. Ja. Und trotzdem hatte er Charisma, ne? Und es war das Charisma, das seine Geltung bewirkt hat, ja. Krug hatte keine Fans, sondern Freunde. So sah er das. Deshalb konnte er seine Unterschrift unter der Biermann-Petition auch nicht so einfach zurückziehen. Hätte er das getan, dann wäre er nicht mehr Manfred Krug gewesen, nicht mehr der Freund, der aufrechte, ehrliche, geradlinige. Von diesem Nimbus lebte er ja. Krieche ich zu Kreuze, bin ich kaputt. Krieche ich nicht zu Kreuze, macht ihr mich kaputt, hat er notiert. Und weil er seine Unterschrift nicht zurückzog, entzog man ihm sein Publikum. Also die Ausbürgerung von Biermann, die war der Auslöser, aber eigentlich war es, dass man ihm keine Arbeit mehr gegeben hat. Er hatte ja sein Publikum nicht mehr. Die Machthaber wussten genau, womit sie ihn treffen konnten. Bei seinem letzten DDR-Konzert zelebrierte er den Abschied, ohne zu wissen, dass es ein Abschied für immer war. Alles geht einmal zu Ende. Und mit ihnen war's wunderschön. Wir alle sagen ihnen Danke und auf Wiedersehen. Der 19. April 1977 ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Da stellte Krug nicht nur den Ausreiseantrag. Er begann auch damit, Tagebuch zu schreiben. Bis zur Ausreise oder zur Verhaftung wollte er durchhalten und alles dokumentieren, was ihm in dieser Zeit widerfuhr. Tag für Tag. Er wusste ja nicht, wie die Sache ausgehen würde. Es war auch eine Art Rechtfertigung oder Selbstvergewisserung in schwieriger Lage. Oder ein langer Brief an die DDR. Ich will ihr eine Kopie zukommen lassen, der DDR, damit sie weiß, was sie angerichtet hat, schrieb er gleich am ersten Tag. Es könnte eine heilsame Medizin für sie sein. Also für die DDR. Denn wenn ich sie jetzt auch hasse, die DDR. Sie ist krank und scheint von ihrem Zustand nichts zu wissen. Seltsam. Als wäre die DDR eine Person, jemand, mit dem man reden kann. Ja, genau. Die verschnupfte Geliebte, der Nasentropfen zu verabreichen wären, damit sie wieder mehr Luft bekommt. Es war beiderseits ein Liebesverhältnis. Ein enttäuschtes Liebesverhältnis. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Krug schrieb sein Tagebuch auch für Werner Lamberts, Chef der Abteilung Agitation und Propaganda im Politbüro. Lamberts genehmigte letztlich die Ausreise. Und Krug versprach im Gegenzug, ihm dafür sein Tagebuch zukommen zu lassen. Im Tagebuch heißt es an einer Stelle, an Lamberts adressiert, damit du verstehen kannst, was die Leute bewegt, damit du eine Chance hast, andere vorsichtiger und klüger zu behandeln. Das brachte ihm einigen Ärger ein bei denen, die darin vorkamen, so wie Hilmar Tate und Angelika Domröse oder der Freund Armin Müller-Stahl, den Krug immer nur Minchen nennt. Er hatte das mit Sicherheit gesagt, dass er das macht bei den Treffen mit Lamberts. Eine Bedingung der Ausreise war, dass er das Tagebuch dort abliefert. Das war ihm zu heiß, aber er hat mit der Rasierklinge ja alle Namen rausgeschnitten und nicht einfach nur geschwärzt, weil er dazu war ein viel zu großer Kenner der Materialien und auch voller Misstrauen, dass das irgendwie verwertet werden könnte. Und deswegen ist der Vorwurf, der ihm immer gemacht wurde, der hätte die Leute ans Messer geliefert, völlig unbegründet. Zweimal wurde Krug von Werner Lamberts vorgeladen. In stundenlangen Gesprächen versuchte der Funktionär, den Publikumsliebling umzustimmen und zum Bleiben zu bewegen. Lamberts galt damals als Kronprinz und möglicher Nachfolger von Erich Honecker. Ein Jahr später stürzte er bei einem Staatsbesuch in Libyen mit dem Hubschrauber ab. Es sind unglaubliche Szenen. Die beiden waren per Du, nicht von Genosse zu Genosse. Krug war ja nicht in der Partei, sondern weil sie sich von irgendwoher kannten. Und Krug beschreibt im Tagebuch, wie er Lamberts gegenüber sitzt und weiß, der da, der dich so kumpelhaft umgarnt, verkörpert die Macht. Der hat dich in der Hand. Der könnte dich jederzeit festnehmen lassen. Und zugleich kann er sich nicht dagegen wehren, Sympathie für diesen Mann zu empfinden und ihm sogar so etwas wie ein Herz zuzubilligen. Diese familiäre Zusammengehörigkeit machte die DDR aus. Das Persönliche. Man kannte sich ja. Deshalb konnte Krug das als enttäuschte Liebe empfinden. Er hatte auch eine sentimentalische Ader. Er war gegen seinen Willen berührbar und bekam schnell feuchte Augen. Doch wie kam es zu dieser finalen Enttäuschung und schließlich zum Bruch? Die Biermann-Petition ist ja nicht der Anfang, sondern das Ende dieser Geschichte. Du gehst, warum? Du gehst von mir, sag ein Wort, nur ein liebes Wort, mir zum Abschied, hör mich an, dreh dich. Dahin, doch ich weiß, oh, dass ich es nicht war, der es zerbrach. Hör mich an, sag es mir ins Gesicht. Am Anfang stand nicht der Wunsch zu gehen, sondern ganz im Gegenteil, das Bleiben. Die bewusste Entscheidung für die DDR. Oder vielmehr für die in ihr angelegten Möglichkeiten. Und es sollte, wie bei jeder Liebe, für immer sein. Auch wenn Krug 1949 als Jugendlicher mit seinem Vater in die DDR geriet, entsprach das junge sozialistische Land doch seinen Vorstellungen. Er hoffte auf eine bessere, gerechtere Gesellschaft. Nicht einmal der Mauerbau konnte an dieser Haltung etwas ändern. Am 13. August 1961 war er zu Besuch bei seiner Mutter in Duisburg. Bin nicht etwa geblieben, hab mir den Mauerbau am Fernsehapparat meiner Tante angeguckt. Und die Verwandten hingen also alle an meinem Ärmel und sagten, du wirst doch nicht verrückt sein und jetzt da wieder hinfahren, wo du dann nicht wieder wegkommst. Aber ich bin zurückgefahren, obwohl ich kinderlos und unverheiratet war und all meine Habe damals bei mir hatte. Meinen Wartburg, mein Fotoapparat, mein Tonbandgerät, Marke West. Ich war damals einer von den vielen, die sich versprochen haben, dass die DDR, nachdem sie bei 2 Millionen Leute und nicht die schlechtesten, sondern die besten, die am meisten Geld gekostet haben, deren Ausbildung am meisten Geld gekostet hat, verloren hatte, dass sie sich ökonomisch und dadurch vor allem auch politisch erholen würde nach dem Bau der Mauer. Und dass es auch für uns, für Schauspieler und Darstellungskünstler und Schriftsteller, eine große Liberalisierung nach innen geben würde. Davon habe ich wirklich geträumt, das habe ich geglaubt. Und das kündigte sich eigentlich auch in den nächsten Jahren an. Es gab also Filme, die es vorher nicht gab. Ich machte zum Beispiel einen Wahnsinnsfilm, der hieß Spur der Steine, geschrieben von einem eigentlich gar nicht so tollkühnen Autor. Aber aus dem 900-Seiten-Roman wurde eine Geschichte, eine der vielen Geschichten herausgearbeitet, eine Parteigeschichte, eine Geschichte, wo die Partei sich in die Privat- und Liebesangelegenheiten eines ihrer Genossen einmischt. Das war ein unheimlicher Stoff und ein unheimlicher Film. Ins Kino kam dieser Wahnsinnsfilm dann aber nicht. Auf Spur der Steine kommen wir noch zurück. Zunächst machte Krug jedoch etwas ganz anderes. Einen Film nämlich, in dem er einen Kampfgruppenmann spielt, der den Mauerbau verteidigt. Krug hatte zusammen mit Horst Bastian auch das Drehbuch dafür geschrieben. Vom Berliner Rundfunk die Nachrichten. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik hat heute am 13. August 1961 beschlossen, zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte an den Grenzen der DDR, einschließlich der Grenze zu den Berliner Westsektoren, ist ab sofort eine verlässliche Bewachung und Kontrolle wirksam geworden. Für das Überschreiten der Grenze nach West-Berlin bedürfen Bürger der Hauptstadt der DDR ab heute einer besonderen Genehmigung. In der Auftaktszene tritt Krug in Uniform und mit umgehängtem Maschinengewehr vor der Brust auf eine junge Frau zu, gespielt von Dietlinde Greif, in die er sich verlieben wird. Sie ist, was er nicht weiß, so eine Art Edelprostituierte und verdient ihr Geld im Westteil der Stadt. Der Mauerbau entzieht ihr also die Geschäftsgrundlage. Na, Fräulein, wollen Sie rüber? Ja. Wohnen Sie drüben? Leider nein. Seien Sie lieb und gehen ein bisschen spazieren bei dem schönen Wetter. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht in 10 Minuten begreifen. Muss man eine Nacht drüber schlafen. Sie haben es aber offenbar in 10 Minuten begriffen, hm? Ja, ich habe mich auch früher schon ein bisschen damit befasst. Womit? Mit dem Begreifen. Vielleicht können Sie mir beim Begreifen behilflich sein. Ihnen sogar sehr gern, aber leider nicht jetzt. Gut, später. Abgemacht. In der folgenden Nacht kommt es zu einer Wiederbegegnung auf der Straße. Sie wissen doch noch, worüber wir sprechen wollten. Ich hab's gleich. Über das Begreifen. Ja, richtig, über das Begreifen. Ja, ja. Ja, Sie sind also eine Betroffene. Es hat Sie sozusagen erwischt, stimmt das? Das stimmt. Warum? Warum eigentlich? Wir wohnen beide im Ostsektor. Essen beide hier unser Brot. Sie hat's erwischt und mich nicht. Wie kommt das? Ich habe drüben gearbeitet, ganz einfach. Habe Geld verdient. Aha. Und hier mal 5 ausgegeben. Das ist natürlich bitter. Als was haben Sie denn gearbeitet? Als Verkäuferin. Verkäuferinnen sind hier sehr gesucht. Wirklich? Darf man fragen, was Sie verkauft haben? Ich habe Schnaps verkauft. Oh. Mit schweren Leuten zusammengekommen. Große Abstiegsmöglichkeiten gehabt, sozusagen. Gehabt, ja. Aber nicht wahrgenommen. Eine Eiche im Frontstadtsumpf. Ihrem Wortschatz nach müssten Sie eigentlich hin und wieder auch unsere Zeitung gelesen haben, ne? Gelegentlich. Sagen Sie, stehen Sie hier, weil es besser für Sie ist? Oder weil Sie glauben, dass Sie hier richtig stehen? Weil ich weiß, dass ich hier richtig stehe. Raffen Sie sich dazu auf, diese Antwort ernst zu nehmen. Ich raffe. Danke. Der Kinnhaken verhandelt den Mauerbau. Aber die Mauer wird nicht benannt. Nicht in diesem Dialog und auch sonst nicht. Das ist auch nicht nötig. Der Kontext war allen Zuschauern klar. Von den Grenzanlagen ist im ganzen Film nichts zu sehen. Nur der nette Manfred Krug mit seinem Gewehr. Bemerkenswert. Ein Mauerfilm ohne Mauer. Aber mit dem pädagogischen Auftrag, der jungen Frau klarzumachen, dass es besser für sie ist, im Osten zu bleiben und ein ehrbares Leben zu führen. Also bei dem Mauerbaufilm, ja, muss man nochmal, glaube ich, sich in die Situation von damals auch versetzen, die Situation auch der Künstler auch. Da verstehe ich ihn auch nicht so richtig. Aber vielleicht war es tatsächlich aus der Situation her gedacht, die Hoffnung, eine letzten Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte in der DDR, wenn sozusagen dieser wirtschaftliche Exodus aufhört. Aber man konnte ja nach dem Bau der Mauer nicht einfach so weg. Das, bis dahin konnte man für 20 Pfennig S-Bahnfahrt oder 50 Pfennig S-Bahnfahrt weggehen und war für alle Zeiten verschwunden. Das war ja dann nicht mehr der Fall, das war ja dann nicht mehr möglich. Und ich gehörte nicht zum Reisekader. Ich konnte also auch nicht zwischendurch ausbüchsen. Und eine ganze Zeit lang wollte ich ja auch nicht weg. Ich habe ja auch noch an den Sozialismus geglaubt und ich habe den Sozialismus auch toll gefunden. Und ich habe es gut gefunden, dass dieses Wagnis unternommen wird und dass dieses Experiment unternommen wird auf deutschem Boden. Mir ging es auch gut. Ich hatte Arbeit. Ich wurde beachtet und geachtet und ich hatte wenig Grund wegzugehen. Sozialist war der nie. Er war ja bei dem Bau der Mauer, war er ja in Duisburg. Also da hätte er ja bleiben können. Und da kommt er ja auch her. Aber da ist er zurückgegangen, weil er den Bau der Mauer richtig fand. Das schreibt er jedenfalls im schönen Leben. Aber nicht, weil er meinte, die laufen ihnen alle weg und deswegen müssen die jetzt, muss da jetzt mal Schluss sein, damit sich das, wovon er vielleicht auch geträumt hat, entwickeln kann. Aber dadurch, dass sich das nicht entwickelt hat, war er doch schnell eines Besseren belehrt. Er wäre also nicht wie Christa Wolf oder die sie ja bis 89 oder nach 89 da auch immer noch den besseren Sozialismus oder den Sozialismus mit menschlichem Antlitz und all so ein Quatsch. Also, nee. Krug verteidigte seine damalige Haltung auch später im Westen. So wie hier, 1979, im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks, im Gespräch mit Hermann Schreiber in der Sendung Lebensläufe. Sie haben damals ganz guten Gewissens die Mauer verteidigt, in diesem Film. Ja, ja. Und auch mache das auch heute nicht aus dem Blick von damals mit einem schlechten Gewissen. Mhm. Sie waren bewusst und nicht zufällig, habe ich gesagt, Sie sagen aus Überzeugung, beteiligt an dem großen, gewaltigen Versuch, haben Sie irgendwo mal gesagt, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen, ja. Auszuprobieren, ob nicht eine andere Gesellschaftsordnung besser sei als die hier im Westen, richtig? Ja, richtig. Ist es denn? Die Gesellschaftsordnung? Ja. Nun, vieles von dem, was sich theoretisch dazu sagen lässt und was ich kapiert und verstanden habe, ich hatte in GEWI sehr gute Zensuren, müssen Sie wissen, als Schüler. Was ist das? Gesellschaftswissenschaften. Ah ja. Das heißt, die Wissenschaft von den Gesellschaftsordnungen und den Vorgängen, die sich da abspielen. Und alles, was Marx und Engels und Lenin darüber gesagt haben, ist sehr einleuchtend und sehr schön. Und das war auch die Basis für das Feuer, das es in der DDR in gewissen Zeiten gab. Wir dürfen nicht vergessen, es gab auch andere, sehr viel pfiffigere Leute, die sich zur DDR hingezogen gefühlt haben, die dieses Experiment mitwagen wollten. Brecht, Heinrich Mann, Zweig. Das waren ja tolle Leute, die zur DDR wollten und erwachsene Leute, die den Nationalsozialismus hinter sich hatten, die diesen Zweiten Weltkrieg hinter sich hatten mit all dem Elend und all dem Dreck, die also auch sehenden Auges dorthin wollten. Das war eine große Zeit, man hatte wirklich den Eindruck, es findet ein großer Versuch statt, die ich miterlebt habe. Sehen Sie den heute als gescheitert oder nicht? Ich würde sagen, es ist sehr viel von dem, was möglich gewesen wäre zu entwickeln, verspielt worden. Und sehr viel, fast alles von dem Elan, der damals vorlag, scheint mir zertrümmert zu sein. Die Leute, die diese Allgegenwärtigkeit des Staats satt haben, ziehen sich mehr und mehr in ihre privaten Sphären zurück, gründen kleine familiäre Salons und Clubs, lassen die Gesellschaft außen vor, verziehen sich, verdünnen sich und gehen ihren privaten Interessen nach, wodurch eine kolossale Bremsung mir eingetreten zu sein scheint. Nach der Zeit, in der die Enttäuschung über das eintrat, was nicht erfolgt ist nach dem Bau der Mauer. Das Gespräch hatte etwas von einer Gesinnungsprüfung, etwas Inquisitorisches. Gefragt war das Bekenntnis zum Westen und gegen den Sozialismus. Da spielte Krug aber nicht mit. Er hätte ja auch sein ganzes bisheriges Leben und seine künstlerische Laufbahn denunzieren müssen. Und auch in der Überlegung, wie er zum Sozialismus steht oder zu dem Sozialismus in der DDR oder was Sozialismus hätte sein können, das war auch ganz interessant. Das hat sich ja dann mit den Jahren, je weiter er entfernt war davon, je mehr Wahrheiten er auch erfuhr, glaube ich, gegeben oder sowas. Er hat jetzt auf die Führung der DDR und die Funktionäre sowieso nicht viel gegeben, ne? Aber er fand bestimmte Ansätze und Ideen ganz gut und deswegen hatte er sich, glaube ich, auch nie war er sich nie zu fein, entsprechend in diesen Lever-Filmen mitzuspielen, wo sowas propagiert wurde. Oder die Filme über diese Industrieobjekte, die mit vielen Jugendlichen aufgebaut worden sind. Was ja letzten Endes auch, ja, auch eine Propagierung des Sozialismus war. So. Und das fand er durchaus gut. Sozialistisches Aufbaupathos darf man da wortwörtlich nehmen. Also Großbaustelle. Das fing mit Auf der Sonnenseite an und führte über Beschreibung eines Sommers zu Spur der Steine. Man gewöhnte sich daran, Krug immer wieder als Arbeiter auf so einer Großbaustelle zu erleben. In Beschreibung eines Sommers, nach dem gleichnamigen Roman von Karl-Heinz Jacobs, spielte er den Ingenieur Tom Breitsprecher. Ein gesuchter Fachmann, aber ein unzuverlässiger Charakter, der sich mehr für Frauengeschichten als für den Sozialismus interessiert. Angeworben von einem Parteisekretär stellt er seine Bedingungen. Wir brauchen dich, Tom. Ich bin eigenverantwortlich. Was denkst du? Und deine Partei? Trampelt mir nicht wie überall in die Arbeit. Und wo denkst du hin? Gib her. Wir erwarten natürlich, dass du dich anständig benimmst. Was kann ich dazu tun? Aufhören mit Saufen und Huren. Vielleicht lässt sich das einrichten. Du passt ja ein bisschen mit auf mich auf. Übrigens geht das niemandem was an. Ich werde bezahlt, gut bezahlt und mache dafür meine Arbeit. Tom, das ist eine Jugendbaustelle. Da muss man ein bisschen mit dem Herzen dabei sein. Zum Bauen braucht man nicht Herz, sondern Verstand. Da haben wir es wieder. Der Sozialismus als Großfamilie, in der man aufeinander aufpasst. Der Sozialismus als moralische Erziehungsanstalt. Die Filmbaustelle, gedreht wurde auf der Baustelle für ein Chemiewerk in der Nähe von Schwedt, war zugleich ein Jugendprojekt. Aus der ganzen Republik kamen junge Menschen, die dabei mithelfen wollten, den Sozialismus aufzubauen. Ganz konkret, vor Ort. Die Großbaustelle als Großgemeinschaft, als sozialistisches Jugendcamp, wo man abends am Feuer sitzt und Lieder singt. Idealisten, die aber nichts können. Auch das zeigt der Film. Idealismus allein ist keine Hilfe. Krug als Ingenieur Tom Breitsprecher ist total genervt von all den jungen Leuten, die vom Betongießen keine Ahnung haben. Anstatt zu träumen, sollen sie erst mal lernen, wie man mit der Schaufel umgeht. Da lässt sich schon der Brigadier Baller aus Spur der Steine vorausahnen. Krugs Paraderolle. Ein paar Jahre später, 1965. Für Baller sind dann aber die Funktionäre und Apparatschicks die Gegner. Auch Baller ist kein Ideologe, sondern Praktiker. Er will, dass es läuft auf dem Bau. Dass die Arbeit nicht, wie es andauernd geschieht, wegen Materialmangels stillsteht. Dass die Organisation klappt. Dass Fachleute wie er das Sagen haben und nicht die Besserwisser von der Partei. Genau so hat Krug auch seinen Beruf als Schauspieler verstanden. Er wollte gute Arbeit abliefern. Er wollte in seinen Rollen glaubhaft sein und kämpfte darum, ideologische Phrasen in den Drehbüchern wegzulassen. Bei Baller bestand diese Gefahr von vornherein nicht. Spur der Steine handelt vom Konflikt zwischen den Machern und den Funktionären. Aber vor allem geht es auch hier um Moral. Der Parteisekretär verliebt sich in die Bauleiterin, die aber verheiratet ist. Die Partei mischt sich ein, hält diese Verbindung für verwerflich. Das wird sogar öffentlich verhandelt in einer Sitzung. Die Partei hat die Funktion der Kirche übernommen. Sie ist eine Institution zur Überwachung der Moral. Berühmt wurde die Szene, in der sich der neue Parteisekretär, gespielt von Eberhard Esche, bei Ballers Brigade vorstellt. Regenwetter. Es gießt wie aus Eimern. Baller überschüttet den armen Parteimann dann auch noch mit Wasser aus seiner Hutkrempe und lässt einen Balken in dessen Richtung fallen. Ich habe euch in der Baubude gesucht, aber ihr habt ja eine hohe Liebe für das nasse Element. Habe ich gehört. Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch. Der Liebe. Hoffentlich haben sie dir die Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Hier holt sich nämlich öfter einer eine Beule. Hoppla. Tag. Jochmann. Genosse Jochmann. Jochmann, hier runter. Hol die Eisenbieger vom Ofen weg, aber ein bisschen plötzlich. Die sollen Draht vorbiegen. Ich unterhalte mich mit ihm. Und erkläre dem Herrn, dass hier gefälligst Partei gemacht wird, wenn ich vom Bau bin. Wer hat das Sagen? Wer weiß, wo es lang geht? Wer hat die Macht? In der DDR riskante Fragen. Die der Film eindeutig beantwortet. Baller und seine Leute in Zimmermannsmontur. Die Ballerbande. Grandios ist schon ihr Einmarsch gleich zu Beginn. Strotzend vor Selbstbewusstsein. Die Bierflaschen am Mund. Eine einzige Provokation. Wir müssen noch einen Knall haben. Kundgebung bei der Hitze. Die Verantwortung der Lagen ist von wahrhaft geschichtlicher Größe. Wir bauen bereits die Straße, die in eine lichte Zukunft führt. Ich vertröste dann auf die Zukunft für die Pfaffen aufs Jenseits. Und ehe es soweit ist, bist du tot. Und die Enkel feixen. Die Ballas verhalten sich wie eine Räuberbande. Anarchisch. Autonom. Dabei setzt sich Baller auf der Baustelle für Ordnung ein. Und Disziplin. Er und seine Leute hocken eben nicht in der Baubude, nur weil es regnet. Sie machen weiter. Das sind genau die, mit denen sich der Sozialismus womöglich hätte aufbauen lassen. Wenn die Partei, wenn der Staat in der Lage gewesen wäre, sie zu ertragen. Aufbaupathos plus Rebellentum. Das verkörpert Krug in dieser Rolle. Baller braucht den Sozialismus nicht, aber der Sozialismus funktioniert nicht ohne Typen wie ihn. Und deshalb bekamen die Menschen in der DDR den Film nicht zu sehen. Für die Partei war die Dosis an Rebellentum entschieden zu hoch. Unser Film Spur der Steine, von dem ich eben in so großen Worten sprach, weil ich auch wirklich bis zum heutigen Tage dran hänge, wurde aufgeführt und in einer geradezu, ich muss das Wort sagen, Goebbelschen Manier blockiert von Leuten, die bestellt worden waren, von Kampfgruppenleuten, die in Zivil ins Kino kamen und anfingen, an eintrainierten Stellen zu buhen und zu grölen und zu meckern. Ich kriegte ein Telegramm von meinem damaligen DEFA-Direktor: Ich bitte Sie, von dieser Vorstellung fernzubleiben, von dieser Premierenveranstaltung. Ich rief dann an und fragte, ob das eine dienstliche Weisung sei oder ein Ratschlag. Er sagte, es sei nur ein Ratschlag. Ging also dann dahin und erlebte diesen Skandal, muss man schon sagen. Es gab Handgreiflichkeiten im Zuschauerraum. Schauspieler verwehrten sich gegen die abgesprochenen Buß und so weiter. Also da kündigte sich eine Methode an, die fand ich außerhalb dessen, was noch erlaubt ist. Vorausgegangen war im Dezember 1965 das berüchtigte 11. Plenum des Zentralkomitees der SED, das sogenannte Kahlschlagsplenum. 12 DEFA-Filme der Jahresproduktion 1965 wurden verboten. Nur Spur der Steine nicht. Die Werbung war schon angelaufen. Überall im Land hingen Plakate mit Manfred Krug in Zimmermannsmontur. Deshalb die Inszenierung mit bestellten Protesten. Die Partei brauchte ein Alibi fürs Verbot. Krug war schon zu populär. Mit dem 11. Plenum ging die kurze Phase der inneren Liberalisierung nach dem Mauerbau zu Ende, falls es sie jemals gab. Und damit Krugs Hoffnung auf die Veränderbarkeit der DDR. Die Partei beklagte eine angebliche moralische Verwahrlosung der Jugend und machte dafür die Kultur verantwortlich. Zu viele westliche Einflüsse, Beatmusik oder, wie Ulbricht sagte, zu viel Yeah. Die DDR war eine Spießerdiktatur. Auch Romane, Theaterstücke, Fernsehproduktionen wurden verboten. Und Wolf Biermann. Und zwar ein für allemal. Das Auftrittsverbot gegen ihn blieb bis zur Ausbürgerung im Dezember 1976 bestehen. Biermann durfte in der DDR nie wieder auftreten. Die Ballade vom Briefträger William Elmore aus Baltimore. Der Im Jahre 63 allein in die Südstaaten wanderte. Er protestierte gegen die Verfolgung der Neger. Er wurde erschossen. Nach einer Woche drei Kugeln trafen ihn in die Stirn. Sonntag, da ruhte William Elmo von seiner Arbeit aus. Er war ein armer Briefträger nur, in Baltimore stand sein Haus. Krug hat sich schon damals, 1965, für Biermann eingesetzt. Sie waren ja befreundet. Im Neuen Deutschland hatte der Kulturredakteur Klaus Höpke einen scharfen Artikel gegen Biermann veröffentlicht. Später war Höpke als sogenannter Bücherminister für die Zensur zuständig. Krug reagierte darauf mit einem Brief, der nur aus einem einzigen Satz bestand. Sehr geehrter Herr Höpke, Sie sind ein Arsch. Gruß, Manfred Krug. So schildert er es in seinem Tagebuch und ergänzt: Heute weiß ich, dass man das einem Kulturredakteur des Neuen Deutschland differenzierter hätte sagen müssen. Ach, man war jung und dumm. Es wurde dann unangenehm, so 65, 66, als Biermann so zerdetscht worden ist und als das 11. Plenum stattfand und als gewisse Artikel im Neuen Deutschland kamen im Parteiorgan, die waren beängstigend, jedenfalls für mich. Ich war dann immer sofort eingeschüchtert und geängstigt. Im Gegensatz zu dem Eindruck, den ich mache, kann mich eine staatliche Macht unheimlich entmutigen und nerven. Seit 1963 gehörte Biermann immer mal wieder zu den Gästen der Veranstaltungsreihe Jazz und Lyrik. Die war äußerst erfolgreich, mit über 200 Konzerten in der ganzen DDR. Krug rezitierte Gedichte von Tucholsky oder Erich Weinert und sang zusammen mit den Jazz-Optimisten Berlin. Im Tagebuch berichtet er, dass er 1965 aufgefordert wurde, den Biermann-Song vom Briefträger William L. Moore aus dem Programm zu nehmen. Andernfalls würde er von der Liste der Unterhaltungskünstler gestrichen. Krug entschied sich, wie er das formulierte, zu seinen Gunsten. Aber dann hieß es, Biermann sei vor dem Eingang verhaftet worden. Krug und seine Mitstreiter verweigerten daraufhin den Auftritt. Das Konzert verzögerte sich. Das Publikum spendete eine Stunde lang konspirativen, abwartenden Applaus, bis Biermann wieder da war und das Konzert begann. Auf der LP Jazz und Lyrik mit Live-Aufnahmen von diesen Konzerten fehlt Biermann als Sänger. Aber ein Lied von ihm ist drauf. Auf der Platte hat Krug sich das nicht nehmen lassen. Die Ballade von dem Briefträger William L. Moore aus Baltimore, der im Jahre 63 allein in die Südstaaten wanderte, um gegen die Verfolgung der Neger zu protestieren. Er wurde erschossen nach einer Woche. Drei Kugeln trafen ihn in die Stirn. Sonntag, da ruhte William L. Moore von seiner Arbeit aus. Er war ein armer Briefträger nur, in Baltimore stand sein Haus. Montag, ein Tag in Baltimore, sprach er zu seiner Frau: Ich will nicht länger Briefträger sein, ich geh nach Süden auf Tour, that's sure. Black and white, unite, unite, schrieb er auf ein Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Dann gab's drei Monate Ruhe, drei Monate klingelte kein Telefon, drei Monate sprachen ein paar Leute weniger mit mir, drei Monate fiel nicht so viel Regisseuren ein, mit mir zu arbeiten und so weiter, und dann ebbte die Sache wieder ab und ich war wieder der liebe Manfred. Die Folgen waren also überschaubar. Krug erhielt weiter sein Gehalt von der DEFA. Er hatte dort einen Vertrag und bezog ein für DDR-Verhältnisse üppiges monatliches Salär. Er musste sich also keine allzu großen Sorgen machen. Sein Irrtum bestand dann aber womöglich darin, dass er 1976 glaubte, es würde nach der Unterschrift unter die Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung genauso laufen wie damals. Er war ja noch viel unantastbarer geworden als Publikumsliebling, als Sänger und Schauspieler, als unangepasster, frecher Freibeuter. Seine größte historische Frechheit erlaubte er sich am 20. November 1976, 3 Tage nach der Biermann-Petition. Da kam es zu einem Treffen der Erstunterzeichner mit dem Politbüromann Werner Lamberts im Haus von Manfred Krug. Wortführer der Gruppe war Stefan Heim. Mit dabei unter anderem Christa und Gerhard Wolf, Jurek Becker, Frank Bayer, Heiner Müller. Vertreter des Machtapparats trafen die intellektuelle Elite des Landes, um darüber zu diskutieren, ob und wie man wieder zusammenfinden könnte. Und Manfred Krug besaß die Frechheit, dieses Gespräch mit seinem Tonbandgerät aufzuzeichnen. Das Mikro stand hinter der Tür zum Nebenzimmer. Er hatte Glück, dass die Sache nicht aufflog. So ist dieses einzigartige Dokument von Herrschaft versus Heroismus, von Machtdemonstration versus mutiger Gegenrede im Wohnzimmer erhalten geblieben. 1996 veröffentlichte Krug den Mitschnitt, zusammen mit seinem Tagebuch aus dem Jahr 1977. Abgehauen. Dieser Blick ins Innere der DDR wurde zu einem riesigen Bestseller und wurde dann auch verfilmt als Dokudrama. Aber warum erst 20 Jahre später Mitschnitt und Tagebuch? Er wollte das nicht. Er hatte ja auch noch Verwandtschaft in Ost-Berlin und außerdem hatte er erzwungen, dass die Ottilie zu ihren Geschwistern und zu ihrem Vater fahren durfte. Und er hatte also auch Befürchtungen, dass durch eine Veröffentlichung diese Privilegien gestrichen werden. Und außerdem ist er ein so großer Zweifler seiner eigenen schriftstellerischen Arbeit gewesen, dass er das auch nicht für veröffentlichungswürdig hielt. Er sagt, das ist ja bloß ein Tagebuch oder so. Der hat die Brisanz dessen überhaupt nicht gesehen. Und als er dann mir sagte, irgendwann nach 19 Jahren, jetzt kannst du es haben, da bin ich ja nach Berlin, sofort am nächsten Tag nach Berlin geflogen und da wollte er nicht dieses Tagebuch veröffentlichen, sondern nur den Mitschnitt. Mit Christa Maria Schädlich war Krug seit 1977 befreundet. Damals war sie mit dem Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich verheiratet, mit dem sie im Dezember 1977, ein halbes Jahr nach Krug, in den Westen übersiedelte. Diese Erfahrung verband. Schädlich arbeitete in der Bundesrepublik als Verlagslektorin. Für Krug war klar, wenn er veröffentlichen würde, dann nur bei ihr und mit ihr als Betreuerin. Kennengelernt hatten sie sich noch in der DDR, an dem Tag, an dem Manfred Krug seinen ersten Auftritt als Autor hatte. Ach, ich habe ihn kennengelernt im Mai, am 7. Mai 1977. Das war anlässlich der westdeutschen und ostdeutschen Schriftstellerbegegnungen, die ja der Bernd Jentsch und Günter Grass, Bernd Jentsch auf der Ostseite und Günter Grass von der Westseite sozusagen ins Leben gerufen haben. Und da waren immer wechselnde Schriftsteller zugegen. Und wir waren aber, mein damaliger Mann und ich, von Anfang an dabei. Ich habe bloß dämlicherweise damals diese Brisanz, ich war zu jung, diese Brisanz dieser Treffen überhaupt nicht so gesehen und habe eigentlich nur, ich habe zwar immer aufgeschrieben, wer da war und was gelesen wurde oder so, aber viel zu spät angefangen, Gedächtnisprotokolle zu machen. Und der Günter Grass hat immer gesagt, du musst daraus ein Buch machen, du musst da auch ein Buch machen, aber wenn da bloß steht, wer da war und was da gelesen wurde, dann ist das nichts. Aber von diesem Treffen habe ich tatsächlich ein Gedächtnisprotokoll gemacht. Und der Becker, der Jurek Becker, der kam als Letzter und brachte den Manfred Krug mit. Der wusste auch, weshalb er ihn mitbrachte, denn die Westdeutschen, Günter Grass war da und der Johannes Schenk, Natascha Ungeheuer und eine Schweizer Journalistin, Casanova hieß die, glaube ich, Und wer war noch vom Westen da? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und sonst von der Ostseite war Sarah Kirsch, Schlesinger, Becker dann, also so, ja. Was sich dort ereignete, war, initiiert von Grass, etwas Ähnliches wie einst in der Gruppe 47. Werkstattlesungen mit anschließender Diskussion. Der Krug, der war uns als Schauspieler bekannt und als Sänger vor allen Dingen auch, aber nicht als Schreiber. Und der hatte eben im April angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und ja, das brachte er mit. Das gab so ein Ritual, man musste aus dem Hut seinen Namen ziehen, also insofern wusste man nie genau, wer es die Reihenfolge war. Und jeder hatte immer 15 Minuten und 15 Minuten waren Diskussion. Und den Manfred Krug hat niemand unterbrochen. Der hat weiter gelesen bis zum letzten Wort und das waren 1,5 Stunden. Und ich wusste damals also ganz genau, egal wo du bist, das muss mal ein Buch werden. Das muss an die Öffentlichkeit. Und dazu habe ich ja dann 19 Jahre gebraucht. Diese lange Zeit bis zur Veröffentlichung gehört dann schon ins nächste Kapitel der langen Nacht. Krug im Westen, die zweite Karriere. Und später habe ich ihn immer besucht, natürlich immer mit dem schielenden Auge wegen dieses Tagebuchs. Und das Schlimmste war eigentlich immer für mich, also man konnte ja nicht jedes Mal sagen, sag mal, willst du jetzt nicht das endlich mal rausrücken und wollen wir das nicht mal als Buch machen? Ich musste mir da oft auf die Zunge beißen, dass ich nichts sage, sondern einfach nur komme. Und dann, als das Buch da war, das war so niedlich in Dresden, da kam aus dem Publikum die Frage, also das war eine der Autorenlesungen in Dresden, war proppenvoll. Und da kam eine Frage, warum sind Sie denn bei Econ gelandet? Das hätte doch jeder Verlag machen können. Und da zeigte er so runter zu mir und sagt, die ist daran schuld. Und die ist 19 Jahre hinter mir her gewesen und ist mir nie auf die Nerven gefallen. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Wenn du schläfst, mein Kind, schau ich dir in die Träume und ich sehe, du träumst davon, wie schön wir sind, und ich hüt mich, dass ich keinen Deut versäume. Wachst du endlich auf, seh ich in die Tiefe deiner Augen und mir ist, als riefe es wie Gesang von Glück und Seligkeit zu mir herauf. Samstag, 13. Januar 96. Ich war mit Otti, Daniel, seiner Petra, Ottis Schwester Leonore und ihrem Mann Dieter, Fine und ihrer Freundin im Off-Theater Reißverschluss, um mir Fanny in einer Rumpfmöwe anzuschauen. Anschließend nach Hause. Dort hübsche Tafel für alle, außer Josephine und Freundin. Ich hatte mit meiner Petra verabredet, dass sie mit Marlene in meiner Wohnung gegenüber auf mich wartet. Dort saß sie, nur mit Unterwäsche bekleidet, im Ledersessel. Das Kind lag auf dem Fußboden, als plötzlich Ottilie ohne mein Wissen hereinkommt, um Butter aus meinem Tiefkühlfach zu holen. Damit war es passiert. Otti war Petra und dem Kind begegnet. Wenige Minuten später war auch ich in die kleine Wohnung hinübergegangen, um den Andruck des Schutzumschlags für mein Tagebuch abgehauen zu holen. Ich wollte es zeigen. Petra sagte, was geschehen war. Ich ging wieder hinüber und brachte den Abend in Würde zu Ende. Auch Otti schien gefasst. Wenn du schläfst, mein Kind, schau ich dir in die Träume. Und ich sehe, du träumst davon, wie schön wir sind. Und ich hüt mich, dass ich keinen Deut versäume. Wachst du endlich auf, seh ich in die Tiefe deiner Augen. Und mir ist, als riefe es wie Gesang von Glück und Seligkeit zu mir herauf. Um 3 Uhr früh gingen Daniel und seine Petra. Otti und ich verabschiedeten uns sehr lieb voneinander. Ich fragte sie, ob sie Leonore beim Abschied etwas erzählt habe. Nein, sagte Otti. Wir sollten uns morgen in Ruhe unterhalten, sagte ich. Es gäbe nichts zu unterhalten, ihre Butter sei einfach alle gewesen. Sie sei nicht darauf gekommen, dass eine solche Begegnung möglich gewesen wäre. Von dem Baby kein Wort. Zum ersten Mal war Otti ohne mein Wissen in meine Wohnung gegangen, während ich drüben bei ihr war. Und gleich dieses Desaster. Ich schrieb ihr ein paar Zeilen, die ich unter ihrer Tür durchschob, bevor ich zu Bett ging. Meine liebe Otti, wenn du es über dich bringen kannst, dann lass uns wenigstens 2 Tage Schweigen bewahren. Dann können wir ja drüber reden und gemeinsam entscheiden, was das vernünftigste Verhalten wäre. Und wenn es geht, rede auch mit deinen Schwestern nicht. Einmal drüber geredet ist wahrscheinlich schon falsch. Also 2 Tage. Bleib cool, meine Liebe. Nichts ist anders, als es bisher war, außer dass ich gleich 60 bin und du 5 Jahre jünger. Montag denken wir über das Beste nach. Petra war mit dem Kind schon längst hinten im Bett und schlief, als ich rüberkam. Ich habe sie nicht geweckt, hab noch eine Flasche Bier getrunken, in die Glotze geguckt und mich geärgert. Dramatischer könnte die Situation kaum sein. Manfred Krug und seine Frau Ottilie leben Anfang 1996 in Berlin in 2 Wohnungen auf einem Stockwerk. Seine Wohnung nennt er Werkstatt. Dass er eine Geliebte hat und mit ihr seit 3 Monaten ein kleines Kind, weiß seine Frau bis zu diesem Moment nicht. Abends Aussprache mit Otti. Wir einigen uns, am Status quo nichts zu ändern, gestehen einander unsere gute alte Liebe. Das Kind hatte sie offenbar, als sie gestern Abend Petra in der Werkstatt in Unterwäsche hatte sitzen sehen, nicht bemerkt. Verrückt. Durch den Schreck hat Otti offenbar nur eine Tunnelwahrnehmung gehabt, wie wenn jemand durch ein zusammengerolltes Papierröhrchen guckt. Meine Idee war es eben nicht, einen solitären, dicken Tagebuchband rauszubringen, sondern Lieferungen, hätte Uwe Jonsson gesagt, zu machen. Weil sich die Tagebücher, also das, was ich kannte, las ich seriell, ja, also wie eine Serie, wie eine Soap fast, ja, mit wiederkehrendem Personal. Und der erste Band ist fast wie ein Kammerspiel, ja. Der hat einen tschechowschen Anfang und ein famoses, furioses Ende. Das ist fast Prosa, habe ich gedacht. Und das kann man doch portionieren. Und es gibt einen Bogen und dann haben wir eben entschieden, diese Trilogie zu machen. Gunnar Tschinnibulk ist Verleger des Berliner Kanon Verlages, in dem die Tagebücher Manfred Krugs aus dem Nachlass erschienen sind. 1996 fängt er an zu schreiben. Die Textlage ist nicht ganz klar. Also ich glaube, dass es eben auch zwischen Abgehauen und 1996 Tagebuchversuche gibt und Textmaterial, das noch gesichtet werden muss oder noch gefunden werden muss. Also der hat nicht entschieden, so, jetzt fange ich an zu schreiben. Was ich heute nicht aufschreibe, das werde ich morgen nicht erlebt haben. Jeder über 50 sollte ein Tagebuch führen, weil er dann mehr erlebt. Es ist natürlich interessant, dass die veröffentlichten Tagebücher jetzt mit einem tiefen Einschnitt bei ihm beginnen. Das passt natürlich auch sehr gut. Jedes Tagebuch wird in 100 Jahren wichtig, sagt Jünger, ob es von einem Küchenmädchen geschrieben wird oder von sonst wem. Jeder sollte ein Tagebuch schreiben. Naja, ich mache es. Und ich meine, er hat eigentlich immer Tagebuch geschrieben, so kenne ich ihn, also von Anfang an. Und dass der 96, ich wurde oft gefragt, warum hat der 96 erst angefangen? Und da sagte ich oft, der hat da seinen Computer gekriegt. Aber das ist falsch. Das ist nicht richtig. Denn ich habe auch Notizen gefunden, dass er, wo er sich darauf bezieht, 94 habe ich das ja schon dort und dort da schon mal geschrieben oder was, ja. Also das muss noch irgendwo sein. Also ich denke ja, das findet sich noch. Im Nachlass im Archiv der Akademie der Künste Berlin liegt ein Heft mit handschriftlichen Notaten. Er schrieb nicht nur zu Hause am PC, sondern auch unterwegs, während der Dreharbeiten für den Tatort zum Beispiel oder für Liebling Kreuzberg. Ja, das ist halt die Frage, ob er da gerade übergegangen ist auf PC, ob er das dann wiederum auf PC übertragen hat, ob das eins der wenigen ist, die es noch handschriftlich gibt oder ob es vorher welche gibt. Er war ja sehr technisch affin und hat das dann sofort auch genutzt. Mit einem Computer schreiben, wir haben auch ganz viel Fax, gerade in den 90ern als Anfang. Er schrieb nur noch Fax an jeden und an alles. Otti hatte keine Ahnung vom Computer. Er letztendlich auch nicht. Er hatte ja kein Internet und kein gar nichts, hat also nur den Computer wie eine Schreibmaschine benutzt. Und wenn ich mit ihm gearbeitet habe, sah ich natürlich diese Dokumente, verschiedene, die er da gespeichert hatte. Montag, 5. Juni 2000. Ein paar Stunden habe ich ein Tagebuchfragment, 10 Seiten, vom März-April 1988 abgeschrieben. Es ist aus der Zeit, da ich mit Werner Masten in Mexiko auf Achse gedreht habe. Da hatte ich mit ihm Italien, Thailand und Chile hinter mir, Rücken an Rücken. Er konnte sich auf mich immer verlassen. Jeden Abend hat er 2 Stunden nur geschrieben und ich habe in diesen 2 Stunden die neuen Geschichten und Dialoge erfunden, die er mit glühenden Fingern aufgeschrieben hat. Dafür hat er mich später bei einem Tatort glatt hängen lassen, weil er eine 7-teilige Serie natürlich besser fand als einen Tatort. Wir sind alle keine Engel. Immerhin ein flüchtiger Blick in die Zeit meiner Vorabendserien. Manfred Krugs Sohn Daniel Krug hat die Tagebücher seines Vaters nach dessen Tod eingesprochen. Das macht er hervorragend. Neutral, doch immer ganz nah und voller Anteilnahme. Es wäre ja auch undenkbar gewesen, dass irgendein Prominenter das ersatzweise gemacht hätte. Krug mit der Stimme von Christian Brückner oder so. So blieb die Sache in der Familie. Daniel Krug hat sich damit einer großen Herausforderung gestellt. Schließlich geht es ja auch um private Dinge und gelegentlich um ihn selbst. Es ist nicht leicht, das Tagebuch des eigenen Vaters zu präsentieren, als wäre es irgendein Text. Also das Verhältnis zu den Texten hat sich nicht geändert, außer dass ich immer mehr über ihn erfahre, was ich selber auch nicht so gewusst habe, weil er hat auch im innersten Zirkel der Familie nicht viel von sich preisgegeben und blieb da eigentlich immer professionell, wenn ich das mal so nennen darf. Es gibt nur sehr wenige Augenblicke, wo ich das Gefühl hatte, ihm wirklich unmittelbar nah zu sein. Nun waren wir sowieso selten einfach nur zu zweit. Dass niemand weiteres dabei war, war selten. Aber selbst in solchen Momenten kam eigentlich fast nie ein intimes Gespräch zustande. Bei den Tagebüchern, also da bin ich die Einzige, die überhaupt jemals gelesen hat. Die Kinder, der Enkel sowieso nicht, aber Daniel Krug und auch Fanny Krug, die lassen da nach Möglichkeit, also Daniel sowieso, die Finger davon, weil das eben, da ist so viel, wie Daniel immer sagt, so viel Toxisches dabei, dass man das als eigenes Kind nicht unbedingt um die Ohren gehauen kriegen möchte. Genau. Und ich habe ja auch eine Schweigeverpflichtung unterschreiben müssen, dass ich das niemals irgendwie verbreite. Und ich meine, ich bin also immer voller Geheimnisse sozusagen. Mein Job ist es in dem Moment, wenn ich das Hörbuch einlese oder auch auf einer Lesung das vortrage, mein Job ist es, Diener des Textes zu sein. Also ich kann mich schwerlich distanzieren in dem Moment. Also ich trage das dann schon zu 98% so vor, als wäre es ein Statement von mir in dem Moment. Kann ja gar nicht anders sein, das würde ja nicht funktionieren. Und in seltenen Momenten wählt man dann mal einen Tonfall oder zeigt ein Grinsen oder ein Kichern, mit dem man sich natürlich dann distanziert und vielleicht auch ein bisschen gemeinsam mit dem Publikum seinen Spaß hat daran, sag ich mal. So ein Tagebuch ist ja eben was Schnelles im Prinzip, beschreibt den Tag. Und da kommen eben auch nicht gerechtfertigte Äußerungen über andere mit rein. Also da muss man vorsichtig sein, weil dann unter Umständen die Nachkommen uns noch mit einer einstweiligen Verfügung eine überziehen. Und das muss man ja alles, aber dazu habe ich genug Verlagserfahrung, um das abzuwägen. Aber ich habe das ja auch mal in einem Nachwort geschrieben, dass ich bei der Auswahl das Gefühl hatte, plötzlich, du arbeitest wie so ein Zensor. Und das darf ja überhaupt nicht passieren, dass ich das nach meinem Geschmack oder nach meinen Einschätzungen mache, sondern ich muss es eigentlich immer machen, als ob Manfred hinter mir steht und das eigentlich gut heißt oder vielleicht sagt das lieber nicht. Und dazu kenne ich ihn eben einfach zu gut oder wir haben zu lange miteinander gearbeitet, um mich dann eben auch zu entscheiden. So bleibt in den veröffentlichten Tagebüchern das allzu Private ausgespart. Die Kinder kommen ab und zu vor, mehr aber auch nicht. Ottilie ist immer da. Auf sie ist Verlass. Und auch das Verhältnis zu seiner Geliebten, der Schauspielerin Petra Duda, wird nicht näher ausgeführt. Dass sie dann nicht mehr zusammen waren, ergibt sich nebenbei. Sie blieben aber verbunden durch die gemeinsame Tochter Marlene. Wenn ich dich seh, dann werd ich froh. Ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich seh, dann werd ich wach und schon dein feines kleines Lächeln macht. Als Manfred Krug 1977 aus der DDR nach West-Berlin kam, stand er vor einer ungewissen Zukunft. DEFA-Filme hatten im Westen kein großes Publikum. Der Schauspieler Krug war hier nahezu unbekannt. Der Sänger war nicht gefragt. Seine Bekanntheit resultierte zunächst vor allem aus seinem Status als Dissident. Dass er aus der DDR ausgebürgert worden war. Das verschaffte ihm einige Fernsehauftritte. Trotzdem versuchte er, künstlerisch ans Bewährte anzuknüpfen und nahm eine neue Langspielplatte auf. Sprechender Titel: Da bist du ja. Das ging gründlich schief. Ich glaube, von den Neukompositionen habe ich die Texte fast alle selber gemacht, für diese erste Platte auch. Und ich habe aber auch an einigen Kompositionen mitgearbeitet, mit dem wunderbaren Ingfried Hoffmann aus Köln. Ich fuhr da nach Köln in dessen Wohnung, da stand ein großer Bösendorfer Flügel und wir haben uns ein paar Wochen eingeschlossen und haben diese Platte gemacht. Ich dachte damals, ich könnte mit dem Feeling und mit dem Sound von Günther Fischer aus der guten Fischerzeit einfach weitermachen. Da hatte ich mich aber sehr geschnitten, denn die West-Zuschauer und Zuhörer waren längst auf einem anderen Trip. Diejenigen, die Jazz haben wollten, die wollten richtigen Jazz haben und nicht jazzbeeinflusste Musik. Und die anderen wollten richtige Schlager haben. Beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein und so weiter. Und ich lag so dazwischen und das war eigentlich mehr so für Chanson und für Frankreich vorgesehen. Deshalb war die Platte, um es offen und ehrlich zu sagen, ein regelrechter Flop. Im Osten war der strahlende Held und Publikumsliebling und dann kommt man hierher und keiner weiß Bescheid. Und das hat er dann alles angenommen erstmal. Und als Sänger ist er ja gar nicht estimiert worden, denn die erste Schallplatte, die er selber finanziert hatte, die ist ja absoluter Flop und heute ist das eine Kultplatte. Und das ist auch interessant, dass er das ja mit, obwohl er es nicht mochte, aber mit Absicht gemacht hatte, weil er sagt, ich muss mich jetzt bekannt machen. Ich muss jetzt halt auch diesen Talkshows, so flaches Zeug reden oder sowas, aber ich muss halt mein Gesicht halt in die Kamera halten, damit die Leute mich dann buchen. Und er hat eben so an seiner Laufbahn oder an seiner Karriere erstmal arbeiten müssen. Das ging ja mit auf Achse los und da hat er eben also auch die ganze Welt bereist. Das war ja auch insofern spannend. Für einen Ostmenschen ist das also schon mal toll, wenn man bezahlt wird dafür, dass man durch die Welt fährt. Oft hat man von dem Mann gehört, der zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, ich geh mal eben Zigaretten ziehen. Und der dann wegblieb für immer. Ich hab es wahr gemacht, ich bin der Mann. Und die fragen alle, Mensch, warum bloß, warum? Um die weite Welt zu sehen. Mann, die Welt ist schön. Könnt ihr mich verstehen? Mit Auf Achse kam Krug als Lkw-Fahrer Franz Meerstonck tatsächlich um die halbe Welt. Die Serie brachte ihn nach Griechenland, Tunesien, Algerien, Südafrika, Finnland, Ungarn, Italien, in die Türkei. Dann sogar nach Thailand und nach Mexiko. Das Westpublikum lernte ihn als Abenteurer on the road kennen. Leicht verschwitzt im Hemd, mit Mütze auf der Glatze. Für DDR-Zuschauer war es ein Wiedersehen mit Krug im Westfernsehen. Der hatte es also tatsächlich geschafft und durfte reisen. Mit ihm besuchten sie die Länder ihrer Sehnsüchte. War er früher ihr Ersatzsänger, so wurde er jetzt der Ersatzreisende. Und sie folgten ihm. Und erinnerten sich daran, dass er ja auch schon im Osten als Lkw-Fahrer unterwegs gewesen war. In »Wie füttert man einen Esel?« als Fernfahrer Fried, der auf dem Weg nach Bulgarien an jeder Station eine seiner zahlreichen Geliebten besucht. Oder in dem melancholischen Roadmovie »Weite Straßen, stille Liebe« aus dem Jahr 1969, wo er auf dem Weg nach Rostock in seinem Lastwagen einen jungen Studenten mitnimmt, gespielt von Jackie Schwarz. Krug hatte einen Lkw-Führerschein. Das prädestinierte ihn für diese Rollen. Das sparte die Zusatzkosten für ein Double. Das Markenzeichen von Franz Meerstonck war die hellblaue Schildmütze, die er immer trug. Wer will, kann sie heute im Archiv der Berliner Akademie der Künste bewundern. Das ist jetzt die Mütze, da gibt es auch mehrere von. Man weiß jetzt nicht, welche gerade die war, die auf seinem Kopf war. Im Zweifel ist es die, die am speckigsten ist, die er am meisten getragen hat. Aber das war die Requisite. Und hier Fotos von Dreh, wie er sie trägt in der Türkei bei Auf Achse. Also das hat ihm sichtlich Freude gemacht, dort mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich glaube, so eine Weltoffenheit hat er immer für sich auch veranschlagt. Und das sieht man hier dann doch, dass er so den Kumpeltyp auch überall ausspielen konnte. Egal, ob mit Sprachbarriere oder nicht. Wie ein Vogel in der Luft, weiß nicht, warum er fliegt. So geh ich den Weg und scher mich nicht drum, wo sein Ende liegt. Um die weite Welt zu sehen. ganz stur der Nase entlang, geradeaus zu gehen. War Krug in der DDR primär Filmschauspieler, so mutierte er in der BRD zum Seriendarsteller. Dafür hatte er aber in der DDR schon geübt. Wege übers Land, mit Krug als Parteifunktionär, bestand immerhin aus 4 Folgen. Die Stülpner-Legende hatte 7 Folgen. Da spielte Krug einen renitenten Wildschützen aus dem Erzgebirge, der sich um das Jahr 1800 herum gegen die Herrschaft auflehnt. Daniel Druskat über die Kollektivierung der Landwirtschaft zu Beginn der 1950er Jahre war ein Fernsehfilm in 5 Teilen. Da war er ein Großbauer, der sich gegen die Kollektivierung stellt. Auf Achse war dann aber doch etwas anderes. Eine echte, aber eher schlichte Vorabendserie über Jahre hinweg. Die erste Staffel mit 13 Folgen lief 1978 und war so erfolgreich, dass bis 1993 6 weitere Staffeln folgten. Parallel dazu lief ab 1985 Liebling Kreuzberg. Und schon 1984 erlebte das Tatortpublikum Krug zum ersten Mal als Kriminalkommissar Paul Stöver in der Folge Haie auf Helgoland. Außerdem spielte er den Privatdetektiv Bruno Roth in der Serie Detektivbüro Roth, die ab 1986 ausgestrahlt wurde. Kommissar, Detektiv, Anwalt. Das war das Spektrum, in dem er heimisch wurde. Seine Rollen im Westen waren sozusagen haben eine geglückte Integration dargestellt, in meinen Augen. Also sich nicht zu verlieren, trotzdem man selbst zu bleiben, sich nicht anzupassen, keine Angst zu haben, nicht brotlos und arbeitslos zu sein, trotzdem in seinem Beruf arbeiten zu können. Das war viel. Das ist vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern, die vor dem Mauerfall ausgereist sind, gar nicht so ohne weiteres geglückt. Die, die ausgereist sind, wie mein Vater, die akademische Berufe hatten, konnten sich schon gut einpassen und eingliedern. Aber die haben viel, das jedenfalls ist meine Wahrnehmung, viel von ihrer Herkunft abstreifen müssen. Bei Krug hatte man nie das Gefühl, dass er seine Herkunft abstreifen muss oder seine Persönlichkeit ändern muss, dass er sich anpassen muss. Ich hatte immer das Gefühl, dass er selbst bleibt. Natürlich sehen wir, dass er in der DEFA-Zeit die anspruchsvolleren, wenn man das mal so nennen will, Filme gemacht hat oder die Chance bekommen hat, das zu tun. Die Versuche, die er in der Bundesrepublik dann gemacht hat, waren jetzt nicht zum Erfolg. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Dafür hat diese Serie Liebling Kreuzberg eine ganz andere Fanbasis, aber auch ganz andere Wahrheiten transportiert. Es war gut gemachte Unterhaltung. Und so zeigt sich das auch beim Publikum. Das Publikum aus der DDR, wenn man es jetzt mal sagen würde, dass dort sozialisiert wurde, kannte natürlich die DEFA-Filme, kannte auch Liebling Kreuzberg, kannte aber auch den Musiker. Die Menschen, die aus Zehlendorf oder Wilmersdorf, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen will, kommen, die kennen eigentlich nur Liebling Kreuzberg oder den singenden Tatortkommissar. Die kannten nicht den Jazzer Krug oder kennen ihn eigentlich nicht so richtig. Aber die Umstände haben sich natürlich geändert. Das ist exotischer geworden und kommerzieller geworden. Er war ja am Kommerziellen durchaus interessiert, wie wir durch die Telekom-Werbung wissen. Er hat ein, wie soll ich sagen, nicht unerotisches Verhältnis zum Geld gehabt. Das hat ihn interessiert und er hat es sozusagen reichlich eingebracht und gut eingesetzt im Übrigen. Er hat ja auch gespendet, Menschen unterstützt, was wir auch erst aus den Tagebüchern wissen. Aber er ist auf der Welle des Westens mitgesurft, als er selbst. Ja, irgendwie, er hat nicht mehr das Bügelbrett benutzt, sondern ein echtes Surfboard, aber draufgestanden hat dieser Kerl, Manfred Krug, das war so mein Eindruck. Und dann mit Liebling Kreuzberg ist er noch mehr er selbst, also ein früheres Selbst geworden, glaube ich, was auch natürlich an Jurek Becker und Ulrich Plenzdorf und seiner Mitwirkung lag, eigentlich ein Unikat. Thank you. Wenn Baller Krugs Paraderolle in der DDR war, dann war es Rechtsanwalt Robert Liebling im Westen. Schon deshalb, weil sein Freund Jurek Becker dafür das Drehbuch schrieb. Becker stellte sich beim Schreiben einen Anwalt vor, der so sein sollte wie Manfred Krug, wenn er Anwalt geworden wäre. Herausgekommen ist ein grantiger, eher maulfauler und arbeitsscheuer Charakter. Einer, der auf ein gutes Honorar Wert legt, der aber auch ein großes Herz hat und hilfsbereit sein kann, wenn er von einer Sache oder einem Menschen überzeugt ist. Gradlinig, charmant, humorvoll. Und der sich, frisch geschieden, nicht nur um die stets unter Geldmangel leidende Tochter kümmern muss, sondern sich permanent in neue Liebesabenteuer stürzt. Krug machte aus der Vorlage dann noch ein bisschen mehr. Jeder will für eine Figur, die auch in einer Serie vorkommt und immer öfter vorkommt, will etwas finden. Ja, der eine findet einen Trenchcoat und der andere findet eine ausgegangene Zigarrenkippe im Mundwinkel und der dritte findet beides, einen Trenchcoat und eine ausgegangene Zigarrenkippe. Der vierte findet einen Lolli, so ein Lutschding und so. Und ich habe mir damals überlegt, womit könntest du dich da kennzeichnen? Und dann bin ich auf den Wackelpudding gekommen, der steht nicht bei Bäcker. Eine Vorliebe für Wackelpudding und extravagante Krawatten. Es ist spürbar, dass es für beide, für Krug und für Becker, eine Freude war, diesen Robert Liebling entstehen zu lassen. Und es war für beide eine neue Chance. Manfred, der müde war, unentwegt Sachen aufzusagen im Fernsehen, zu denen er eine gewisse Distanz empfand. Und ich, der vielleicht müde war, immer zu was zu schreiben, worum sich keiner gekümmert hat. Das war also eine Situation, die handlungsträchtig war. Ich kannte und kenne einen Rechtsanwalt, mit dem ich befreundet bin, ohne dessen Zulieferarbeit ich das nie hätte tun können. Und hinzu kam, dass ich ja eigentlich Drehbuchautor gleich nach dem Studium gewesen bin und diese meine, mit Verlaub gesagt, Fähigkeit ziemlich lange vernachlässigt habe. So Jurek Becker 1986, nach der erfolgreichen Ausstrahlung der ersten Staffel mit 6 Folgen. Da waren die beiden Freunde zu Gast im Café Kranzler, einer Talkshow des SFB, der die Serie auch produzierte. Diese Texte sind meiner Erfahrung einfach mit 6 Folgen nach nicht so sehr dadurch ausgezeichnet, dass sie mir auf den Mund geschrieben sind, auf den Leib geschrieben sind, sondern wirklich dadurch, dass sie innerhalb dieses Genres gute Unterhaltungsstories, Unterhaltungsgeschichten sind, die eigentlich in das Unterhaltungsfernsehen gehören, dass die eben so sorgfältig gearbeitet sind und so spannend und so interessant. Und dass da eben wirklich gute Texte aufzusagen sind. Einfach gute Texte, die stimmen, Dialoge. Manchmal gehe ich eine halbe Nacht auf und ab, um so ein Päckchen zu lernen. Und in Liebling Kreuzberg gucke ich mir das abends eine Stunde an und dann kann ich am nächsten Tag 3 Seiten aufsagen, ohne dass ich hängen bleibe. Und ich glaube nicht so sehr, dass das mein Sprachduktus oder so ist, sondern ich glaube wirklich, dass es richtig gut zu sprechen ist. Ich habe es ja bei den Kollegen auch gesehen, die auch wenig Probleme damit hatten, den Text zu lernen. Also ich glaube, die Möglichkeit, einen Text zu lernen, schnell zu lernen, hängt auch damit zusammen, dass er gut ist. Becker und Krug waren unzertrennliche Freunde. Das passte von Anfang an. Der Drehbuchschreiber und der Schauspieler. Da entstand keine Konkurrenzsituation, immer nur Wohlwollen und gegenseitige Unterstützung. Die gemeinsame Erfahrung der Übersiedlung verband sie noch mehr als Ostler im Westen. In den Monaten vor Krugs Ausreise aus der DDR schrieb Becker den Roman »Schlaflose Tage«, mit dem er das Scheitern seiner ersten Ehe verarbeitete. Der Protagonist beschließt, sein Leben zu ändern. Er steigt aus dem Beruf als Lehrer aus und verlässt seine Frau. Das Buch erschien 1978 bei Suhrkamp. Da lebte dann auch Becker schon im Westen. Doch vor ihm war Krug gegangen und Becker schenkte ihm zum Abschied das Manuskript. Das liegt heute im Krug-Nachlass in der Akademie der Künste. Archivar Maximilian Hagel. Also da waren wir schon sehr hin und weg, als wir das hier gefunden haben. Ne? Hier, also das war ein Buch. Auf jeden Fall schreibt er ihm hier eine Widmung rein. Also Becker an Krug, kurz vor seinem Weggang. Auch wahrscheinlich noch nicht wissend, dass Becker im selben Jahr noch folgt. Zum kleinen Abschied. Für Manfred Krug in einer Liebe, die immer weiter wächst. Wie macht sie das bloß? Also ich finde das irgendwie so ein herzzerreißenden Satz und eben aus diesem Hintergrund, dass man das noch nicht wusste. Ein paar Monate später trafen sie sich dann schon wieder. In West-Berlin. Bei aller Freundschaft. Unkritisch waren sie deshalb nicht. Krug mäkelte wie an allen Drehbüchern durchaus auch an denen von Becker herum. Umso stärker, je länger die Serie lief. Wenn ihm Sätze nicht gefielen, schrieb er sie um. Das lässt sich anhand der von ihm aufbewahrten Drehbücher nachvollziehen. Das Größte, wo er wirklich mitschaffend war, das fängt dann an beim Tatort, wo wir auch teilweise Drehbüchern haben bei Liebling Kreuzberg, wo er auch Anmerkungen gemacht hat. Das betonte er auch in den Tagebüchern, auch wie sehr er da mitgearbeitet hat. Im Wesentlichen versuchen wir mit unseren Archiven die Genese der Kunstwerke zu dokumentieren. Das ist bei Schauspielern logischerweise nicht so der Fall. Krug hat sich nichtsdestotrotz eingebracht, im Wesentlichen aber in den Dialogen. Und das zeigt sich dann auch deutlich bei Tatort oder bei Liebling Kreuzberg, wo er bei Liebling Kreuzberg wahrscheinlich eher weniger, weil an den Texten von seinem Freund Becker herumzuarbeiten, das war jetzt schon ein bisschen heilig oder führte dann tatsächlich zu Dissens. Aber die Dialoge waren ihm wichtig. Und das hat er bei der DEFA, glaube ich, auch gemacht. Aber da war es jetzt nicht so deutlich. Es spiegelt sich nicht in den Drehbüchern wieder. Das lag ihm dann schon, diese Sachen zu verkürzen. Und ich denke, das merkt man ja bei den Tagebüchern auch, er war immer am besten, wenn er kurz und pointiert ist und die Sachen auf den Punkt bringt. Und das konnte er. Und das konnte er eben auch teilweise besser als die Drehbuchschreiber, seiner Meinung nach. Und nicht nur einzelne Wörter, die er hier ändert, sondern manchmal ist er auch komplett unzufrieden mit den ganzen Sätzen an sich, wie er es hier nennt, die Satzstreuung. Ich kann nicht sagen, dass mir die Satzstreuung besonders gefällt. Diese Art von Satzverteilung führt beim Schnitt nur zu hektischen Hin- und Herschneiden oder es gibt viele Halbnahe. Für die Figuren sehe ich auch keine Vorteile. In den Tagebüchern wird dann auch eine zunehmende Unzufriedenheit mit Beckers Drehbüchern deutlich. Das hat er ihm sicher nicht so deutlich gesagt, wie er es aufschrieb. Das gilt aber erst für die 5. Staffel, an der 1996 gearbeitet wurde und die erst nach Beckers Tod 1997 ausgestrahlt wurde. Sonntag, 14. April 96. Das erste Liebling-Drehbuch für die 5. Staffel von Jurek angefangen zu lesen. Es kommt mir langweilig vor, mag gar nicht tiefer eindringen, ist nicht tief. Wenn die Bücher so bleiben, dann kann es schlimm werden. Sonntag, 21. April 96. Heute zwei weitere Jurek-Drehbücher Liebling Kreuzberg durchgearbeitet. 3 Folgen kenne ich jetzt, sie sind flockig, nett, witzig, wie immer. Es gibt fast nur Innendekorationen, wenig originelle Einfälle. Es sind wieder Trivialhörspiele, die wir dann bebildern werden. Sonntag, 28. April 96. In jedem 48 Minuten Liebling steht mehr Text als in einem 90 Minuten Tatort. Unaufhörliches Gewäsch. Aber Jurek sagt, alle finden es schön. Montag, 17. Juni 96. Ich sitze zu Hause und lese Jureks Liebling Kreuzberg Nummer 7 und langweile mich nicht schlecht damit. Dienstag, 17. September 96. Das Alter fängt an, mir die Kräfte zu rauben. Ich drehe fast jeden Tag an Jureks Serie Liebling Kreuzberg. Die Arbeit daran geht weit über das hinaus, was ein Schauspieler in Deutschland gewöhnlich tut. Ich ändere gnadenlos den Text, streiche, füge hinzu, mische mich in die Arrangements und in die Auflösung von Szenen ein, wozu ich Gott sei Dank das Vertrauen des Produzenten Otto Meissner habe. Donnerstag, 6. März 97. Das war der letzte Drehtag. Ich bin mittags zu Hause. Nach dem Duschen in Siseby angerufen. Jurek liegt im Sterben. Es ist fürchterlich. Er klingt so schwach. Ich habe ihm gesagt, dass alle von seinem Liebling und von den Drehbüchern begeistert sind. Über die Drehbuchänderungen kein Wort. Vielleicht wird er die Filme nicht mehr sehen. Als die fünfte Staffel ab Oktober 1997 lief, fand Krug die Folgen plötzlich alle ganz gut. Auch das notierte er im Tagebuch, voller Stolz auf die hohen Einschaltquoten. Da lebte Becker nicht mehr. Ein Schlag, von dem er sich so richtig nicht mehr erholt hat. Er hat zwar immer als Bruder gesagt, aber ich glaube, die Beziehung war mehr als nur ein Bruder. Es war wie so ein, fast wie so ein rechter Arm oder sowas. Also es war, glaube ich, für ihn, auch wenn er über solche Dinge in der Öffentlichkeit nicht so sehr geredet hat, aber das hat ihn tief getroffen. Und das war vielleicht für ihn auch künstlerisch, diese Reibung fehlte dann, die ja immer zwischen den beiden da war. Sonntag, 20. Oktober 96. Mittags bin ich unangemeldet einfach so zu Jurek gefahren. Er sah schlecht aus. Ich hatte Mühe, mein Gesicht im Zaum zu halten, so mager war er geworden, hohläugig, elend. Als ich eintrat, sagte er, »Dein Jurek ist ganz dünn geworden.« »Sei froh«, sagte ich obenhin, »ich werde immer dicker.« Plötzlich wird mir klar, dass Jurek sterben muss. Mein einziger Freund, den ich kaum kenne, der sich nicht kennen lässt, muss sterben. Ich muss auch sterben, aber ich weiß wenigstens nicht wann. Bald schon, das weiß ich. Aber nicht so bald wie mein geliebter, armer Jurek. Montag, 24. März 97. Der Spiegel liegt im Briefkasten. Mit den letzten Bildern von Jurek, die im Februar gemacht worden sind. Man schaut dem Tod ins Auge. Ich muss bitterlich heulen. Ich kann den Blick von dem Gespenst kaum wenden. Nun weiß ich, warum Jurek niemanden mehr sehen wollte. Das ist für ihn ein nicht enden wollender Schmerz. Die beiden waren eben einfach so verschieden. Sie waren, war so eine Jugendfreundschaft und die haben sich natürlich auch genauso gut, wie er sich mit mir gestritten hat, hatten die auch ihre Gefechte auszutragen. Aber der fehlt ihm eben einfach sehr. Besonders, der war ja wohl offensichtlich, das war mir nicht so geläufig, ein großer Leichtathletik- oder Sportanhänger und musste alles gucken, der Jurek. Und immer wenn irgendeine Olympiade war, jetzt in den folgenden Jahren oder eine Weltmeisterschaft oder so, dann guckt er eben das alleine, der Manfred, und dann ist der Jurek, hätte jetzt seinen Spaß oder so. Die Trauer um den Freund, den Bruder, endete nie. In jungen Jahren hatten sie sich tatsächlich als Brüder ausgegeben. Jetzt, nach Beckers Tod, schrieb Manfred Krug ein Gedicht, das er ein paar Jahre später in den Band 66 Gedichte, was soll das, aufnahm. Sein Epitaph für Jurek. Jurek, Ogurek, Keubasa, Ischnurek. Einziger Freund. Nicht kennenlernbar. Trockenes Auge, härtester von allen weichen Männern mir. Holzherz. Du bist jetzt weg. Hast mir nicht gefehlt. Bist jetzt der fehlendste aller Menschen mir. Auf bald? Ach, das wär was. Wieder in meinen Zuse zurückknistern müssten diese Worte, gelöscht werden oder versteckt, für immer. Kalt und weiß schimmert der Mond über die Dächer. Ich frag mich, in welchem der Gemächer du wohl wohnst, wie du heißt. Warm und rot die Sonne schüttet ihr Licht über die Straße. Zufall, dass Krug nach Beckers Tod das Schreiben intensivierte. Jetzt konnte er das Feld beackern, ohne sich vor dem Schriftstellerfreund schämen zu müssen oder mit ihm in eine falsche Konkurrenz zu treten. Wenn man Krug glaubt, hatte Becker ja schon mit dem Riesenerfolg von Abgehauen Probleme und musste gegen seine Zwiebelmine ankämpfen, wie es im Tagebuch heißt. So einen Bestseller hätte er auch gerne gelandet, wie ihn Freund Manfred aus dem Ärmel schüttelte. Also wagte Krug, seine Gedichte zu veröffentlichen. Auch wenn er sagte, es seien gar keine, sondern bloß kleine Blähbeulen im Kopf. Es folgte das autobiografische »Mein schönes Leben« und ein Band mit Geschichten. »Schweinegezadder«. Keine Filme mehr. Nie wieder. Er hat immer noch mit diese Telekom-Aktien, diese Werbung, das hat er ja noch gemacht, lange. Aber alle Angebote, die alles Mögliche hat man ihm angeboten, auch Drehbücher hat er sogar manches noch gelesen und immer Nein gesagt. Das wollte er nicht mehr. Werbung war für ihn nicht bloß Kommerz. Das war auch eine Kunstform. Als Profi nahm er die Spots so ernst wie den Film, schrieb auch hier um und neu und dreht nur, wenn er eine Idee gut fand. Und vor allem, es ging schnell. Er hat für alles Mögliche geworben, aber nichts, was nicht zu ihm gepasst hätte. Krug war ja durch seine Geradlinigkeit, durch seine Offenheit, auch durchaus ungeschützt, Sachen zu sagen, ehrlich, die manche vielleicht dann auch vor den Kopf gestoßen haben, galt er aber als Typ, als Marke. So. Und eine Marke eignet sich sowohl für die Werbung als auch für Veranstaltungen. Und wie vielen Menschen eigentlich was von ihm wollten, das haben wir dann in Auszügen jetzt auch im Archiv gesehen. Er beschreibt das auch in seinem Tagebuch. Wir haben dann ordnerweise ein Jahr oder sowas die verschiedensten Anfragen von allen möglichen, jetzt nicht nur irgendein Autohauseröffnung, sondern auch Werbeanfragen ohne Ende, Veranstaltungen, Lesungen, Auftritte. Aber in erster Linie, man wollte sich mit dem Krug schmücken, weil man gedacht hat, dadurch wird das, was wir haben, echt. Das ist ja nicht nur wegen Liebling Kreuzberg, sondern auch, weil er ehrlich, als ehrlich galt, als Typ und nahbar. Das heißt, bei der Telekom-Aktie hat es ja dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Wenn der Krug was sagt, dann muss das stimmen. Das glauben wir ihm. Und das war so faszinierend. Also ich denke, er war auch einfach, also was jetzt die Werbeanfragen anging, auch jemand, der ja gerne Geld verdienen wollte. Und vielleicht so eine Grundunsicherheit oder so ein Grundbedürfnis an Sicherheit hatte, das vielleicht auch mit seiner Biografie zusammenhing, ne? So diese Nachkriegszeit und vielleicht auch der Weggang dann nach Westen, dass er immer das Gefühl hatte, er musste für seine Familie sorgen, er musste für sich sorgen. Er hatte diesen Luxus sich aufgebaut, diesen Lebensstandard und davon wollte er nicht zurückgehen. Und dieses Authentische, naja, er hatte eben auch diese Rollen, diese breiten Rollen. Er war so ein Höchstdampf in allen Gassen, hat mal dies und mal das gemacht. Und insofern konnte er als Fernfahrer genauso gut authentisch sein wie als Anwalt. In Erinnerung bleibt sicher die Werbung für die Telekom und vor allem für die T-Aktie. Er war das Gesicht des Börsengangs der Telekom. Also nahm man es ihm dann auch persönlich übel, als die T-Aktie nach einem anfänglichen Höhenflug abstürzte. Da erhielt er viele Briefe von enttäuschten Aktionären. Das kratzte an ihm, auch wenn er nichts dafür konnte, weil es um ihn und sein Publikum ging. Die Bild am Sonntag pöbelte gegen ihn. Harald Schmidt griff die Angelegenheit in seiner Show in der ARD auf. Das hier, einer unserer besten Schauspieler, wenn nicht der beste überhaupt. Der Mann, der die Telekom mit großem, großem, großem Erfolg an die Börse gebracht hat, wird jetzt beleidigt von unzufriedenen Telekom-Aktionären. Schauen Sie hier, Manfred Krug verhöhnt Telekom-Aktionäre. Und zwar im Heft lesen wir Jan Schiebold. Was ist Jan Schiebold? Hat Telekom-Aktien gekauft. Alles, was ihm blieb, ist dieser Pulli. Die Angelegenheit kommt auch im Tagebuch vor. Der angebliche Kleinaktionär war demnach von der Bild-Zeitung angesetzt. Ein Freund des Vize-Chefredakteurs. Und ich habe vergessen, Ihnen den Brief zu zeigen. Manfred Krug hat sich nämlich die Zeit genommen, einen Brief zur Antwort zurückzuschicken. In seiner berlinisch charmanten Art. Aber er hat natürlich recht. Schauen Sie, das ist Auszug aus dem Brief. Sehr geehrter Giewold, es liegt im Wesen der Aktien, dass sie unentwegt schwanken. Manchmal muss man sie gut beobachten. Man sollte den bekannten Leitspruch beherzigen. Manchmal stehen die Aktien hoch und manchmal stehen sie niedrig. Ein Auf und Ab, gerade wie beim Arsch vom alten Kaiser Friedrich. Man hat er recht. Aber geht weiter. Als die T-Aktie bei 100 Mark stand, hätten Sie verkaufen können. Das wäre ein schöner Reibach gewesen. Und sicher hätten Sie mir keinen Dankesbrief geschrieben. Und haben Sie reagiert, als sie bei 90 Mark stand und bei 80 und bei 70? Wahrscheinlich konnten Sie den Hals nicht vollkriegen und haben darauf gewartet, dass die Aktie steigt und steigt. Jetzt muss ich mir Ihr Gejammer anhören. Ja. Es stimmt. Er hat absolut recht. Manni Krug hat ja nicht gesagt, die Telekom-Aktie geht auf 1000 Euro hoch, sondern die Telekom geht an die Börse. Gehen Sie mit. Krug wehrte sich mit juristischen Mitteln. Er wollte erreichen, dass die Bild, die er auch im Tatort immer nur die Blödzeitung nannte, den Brief des angeblichen Kleinanlegers in voller Länge abdruckte, um zu beweisen, dass seine Antwort angemessen und keine Beleidigung der Kleinaktionäre gewesen sei. Und er hatte Erfolg. Das nimmt im Tagebuch viel Raum ein. Man spürt aber auch, wie sehr ihn das alles genervt hat. Er hatte nicht mehr die Kraft von früher. Mit über 60 wollte er nur noch machen, worauf er Lust hatte. Öffentlichkeit interessierte ihn nicht mehr, vor der Kamera zu stehen ebenso wenig. Sein Überdruss, vor allem am Tatort, wird in den Tagebüchern überdeutlich. Er erfüllte nur noch seine Pflicht und die bestehenden Verträge. Im Jahr 2000 stieg er aus. Der letzte Fall mit den Kommissaren Stöver und Brockmöller alias Charles Brauer lief 2001. Die Gesangseinlagen mit Charles Brauer waren legendär. Sie verhalfen Krug dazu, die im Westen brachliegende Gesangslaufbahn im Alter wieder aufzunehmen. Auch wenn die CDs, inklusive der Tatort-Songs, die nach der Jahrtausendwende erschienen, längst nicht den Schwung der frühen Lieder hatten. Das war nun alles sehr gediegen. Die letzte CD machte er dann mit Uschi Brüning, seiner bevorzugten Partnerin schon zu DDR-Zeiten. Da tauchten beide noch einmal mit den alten Liedern in die Vergangenheit ein. Das war 2014, 3 Jahre vor seinem Tod. Auf dem Cover ist er kaum zu erkennen. So abgemagert ist er da. Well, all right. Okay. Öffentliche Auftritte wurden selten im letzten Jahrzehnt. Er hatte mit der Gesundheit zu tun und zog sich mehr und mehr ins Privatleben zurück, an der Seite von Ottilie. Sie war bis zuletzt bei ihm und hat ihn um 4 Jahre überlebt. Er schrieb weiter Tagebuch, aber nicht mehr mit derselben Dringlichkeit. Am wichtigsten waren ihm die Flohmarktbesuche und das Erstehen von alten Sachen. Seine große Leidenschaft. Manfred Krug war nicht der gesamtdeutsche Star, als der er gerne bezeichnet wird. Er war im Osten prominent und wurde im Westen ein Star. Er war ein Mann der 2 Karrieren, der in Ost und West eine ganz unterschiedliche Bedeutung hatte. Ich sage immer, wir sind doppeldeutsch, also weil diese Erfahrung, die ich also in der DDR gemacht habe, und dann diese Erfahrung hier, also ich lebe jetzt länger hier als dort, ja. Aber ich würde das nie missen wollen. Man war alt genug, um das System der DDR zu durchschauen. Und man war aber jung genug, um hier nochmal anzufangen. Ich finde immer, dass solche Stimmen, wie er sie war, die er auch sich eingemischt hat, und so konsequent aufgetreten ist, das fehlt heute so sehr. Wo sind die ganzen Leute, die sich eigentlich mal diese Welt ist voller Erschütterungen, kein Mensch sagt was. Also von den Schriftstellern oder Künstlern, die sind doch alle, es ist alles so verstummt. Ich finde mich unheimlich begabt. Das war die lange Nacht über Manfred Krug. Von Jörg Margenau. Es sprachen Claudia Mischke und Daniel Berger. Ton und Technik Eva Pöpplein und Conor Schäffren. Regie Jan Tengeler. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über das Blaue Land, über die bayerische Region um Murnau, in der Künstlerinnen und Künstler wie Wassily Kandinsky und Gabriele Münter oder Franz Marc das Blau für den Blauen Reiter gefunden haben. Oder vielleicht auch umgekehrt, in die sie das Blau gebracht haben, so dass jetzt alle vom Blauen Land sprechen. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.